Nur wenige Takte Musik der Neuen Deutschen Welle brauchte es. Und ich hatte sie wieder im Ohr und vor Augen. Den schrillen, antimelodiösen Impuls, der eine Kampfansage gegen Wohlklang und gegen alles romantisch-balladenliedmäßige der Popmusik sein wollte. Die aggressive Rotzigkeit der Gitarren und des Gesangs, der mehr im Stile der Heavy-Metal-Schauter gebrüllt als gesungen wurde. Die zur Schau getragene Abkehr von der Welt und die gespielte Einfachheit in der Haltung, die gern so tat, als wenn es im Leben nur ums Herumhängen, Tanzen und ein paar Biere mit den Kumpels gehen würde. Und die bei einigen Bands auf eine neue Weise geistreichen, polemischen und auch poetischen Texte. Ein echter Fan war ich nicht. Aber auch auf den Partys, die ich besuchte, lief einige Jahre diese Musik. Wurden die einstürzenden Neubauten, Ideal oder Fehlfarben aufgelegt. Vergessen hatte ich schon fast, wie sehr diese Haltung nicht nur die Neuinterpretation und Nachahmung einer großen Rockmusikpose der Rebellion war, als die ich sie empfunden hatte, sondern wie unmittelbar sie dem Zeitverständnis einer Generation entsprang, die empfand, keine Zukunft zu haben. Damals waren die Schlüsselbegriffe eher noch Umweltverschmutzung und saurer Regen. War zwar schon von Treibhauseffekt die Rede, hatte aber der von Wissenschaftlern beschriebene drohende Klimawandel noch keine politische Akzeptanz gefunden und galt eher als so ein übertriebenes Szenario von trübsinnigen Schwarzmalern. Diese Beobachtung, wie lange wir schon von dieser Gefahr wissen, macht nicht froh. Sie führt vor Augen, wie viel Zeit wir schon versäumt haben, und sie droht auch den unerschrockensten Optimisten abzukühlen. Und das sollten wir nicht zulassen. Und wir sollten uns am Tage Gedanken machen über die nötige Transformation. Aber für die lange Nacht über die Neue Deutsche Welle wäre das vielleicht gerade die richtige Stimmung. Lassen Sie sich doch mal ein. Bleiben Sie neugierig und seien Sie gespannt auf die Sendung von Tom Noga mit vielen Zeitzeugen der frühen 80er Jahre. Und abonnieren Sie die lange Nacht als Podcast in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Geschwister Grimm, die nicht nur zwei waren, nicht nur Jakob und Wilhelm, die beiden Märchensammler, Wörterbuchautoren und Überflieger, sondern insgesamt sechs. Und die durch den frühen Tod der Eltern wie ein kleines Geschwisterkollektiv miteinander auskommen mussten. Und es kann unbekömmlich sein, wenn die beiden älteren Brüder, die für einen sorgen, nicht nur sehr fleißig, sondern auch noch genial sind. Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche. No Future war natürlich Programm. 77 ist in mancher Hinsicht ein Einschnitt. Also es war, glaube ich, auch vielen Frauen einfach ein Bedürfnis zu zeigen, hey, wir sind anders und wir gehen unseren eigenen Weg und wir lassen uns nicht bevormunden. Hansaplatz war phänomenal. Und dann dieses Punkhaus und dort war man sofort mittendrin. Die haben immer faschistoid geschimpft, also euch wollte man vergasen, ihr gehört ins KZ, euch haben sie vergessen, 33. Es war einfach ein kategorisches Tun. Wer es getan hat, hatte recht. Im Golf von Mallorca. Der Weltkrieg droht, vor allem meine Lieblingszahlen. Irgendein verfickter, kleiner Pups, Polizeiabschnittsbevollmächtigter, fragte dann nach dem Ausweis. Na, das ist doch gefundenes Fressen, weil das Passbild ist ja nun gar nicht entsprechend deinem Äußeren gekommen. Personalienüberprüfung. Tapeto Magico auf unserem zweiten Album beschreibt ja da schon die Festung Europa, die keinen reinlassen will. Das in der ganzen Gemengelage von Neue Welle, Punk, Kunstschulgeschichten, da irgendwie was Mainstream-fähiges, Singbares zu entdecken wäre, das war ja sozusagen die ganze Zeit die Suche der Schallplattenfirmen. Das war einfach so professionell und wir waren nicht so. Nina ist ja nicht mal diese kurzlebige zweite kommerzielle Neue Deutsche Welle, sondern Nina ist ja wirklich eher tatsächlich Udo Lindenberg. Die Neue Deutsche Welle hat früher so alles beinhaltet. Und zwar spreche ich jetzt so von den Jahren 76, 77, 78. Insofern, dass die Bands angefangen haben, auf Deutsch zu singen. Und zwar mit Texten über Dinge, mit denen sich die jungen Menschen damals beschäftigt haben. das auf Deutsch, das war schon damals eine ziemliche Revolution. Denn an sich, die großen Helden waren die englischen und die amerikanischen Bands. Ich denke, wir sind alle so ein bisschen in dem Jeans-Parker-Look aufgewachsen und in den Resten der Hippie-Kultur. Diese ganzen Bands, die man damals sich angeguckt hat, was weiß ich hier, dieser tolle Gitarrist. Wer war denn das, der immer diese langen Gitarrensoli gespielt hat? Eric Clapton, kann das sein? Annette Benjamin aus Hannover. Meterlange Absperrgitter, man kam an die gar nicht ran. Und man war irgendwie frustriert, also jedenfalls so mit 15, 16, dass man die guten Hippie-Zeiten nicht mehr miterlebt hat. Im Jahr 1976 geht Annette Benjamin als Austauschschülerin in die USA. Dort hört sie zum ersten Mal andere Musik. Vor allem Patti Smith gefällt ihr. Patti Smith verbindet Lyrik mit roher Musik. Sie gilt als Vorläuferin des Punk. Als dann mein Austauschjahr vorbei war, das war etwas früher vorbei als geplant, war ich dann eben wieder in Deutschland und dachte, ich muss hier irgendwie raus. Wir hatten eine Vergangenheit, unsere Eltern, Großeltern hatten vielleicht mit dem Nazi-Regime zu tun, vielleicht auch nicht. Es herrschte ein großes Schweigen, die Stimmung war bedrückend. Die 70er waren zwar bunt, aber trotzdem still. Es wurde einfach nicht über Dinge gesprochen, dass zum Beispiel Politiker eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten. Es war wie so ein großer weicher Schwamm, der alles so verwischte. Und dann bin ich über den Umweg Amsterdam nach London gekommen und da ein halbes Jahr geblieben. Das war 77 auf 78 und habe dann zum ersten Mal Punkbands gesehen und Bands, die in Pubs gespielt haben. Und was mich so fasziniert hat, war der direkte Kontakt. Wir konnten mit den Leuten hinterher quatschen. Es war einfach eine super Stimmung. Freunde von mir haben mir erzählt, dass X-Ray Specs auftreten. Und habe dann eben zum ersten Mal eine Frau auf der Bühne gesehen, die so meinem Naturell am meisten entsprochen hat. Polystyrene, die Sängerin von X-Ray Specs, hüpft wie ein Flummi über die Bühne. Pure Energie. Identität ist eine Krise, siehst du das nicht? Wen siehst du im Spiegel? Dich? Dich im Fernsehen? Dich in einer Zeitschrift? Musst du nicht schreien, wenn du dich siehst? Punk ist ein Fanal. Das neue große Ding. Die Gegenbewegung zur Hippie-Kultur. Laut und wild, mit einfachen, kurzen und vor allem schnellen Songs. Mit provozierenden Bandnamen. Sex Pistols, Clash, The Damned. Mit noch provozierenderen Texten. We're so pretty vacant. I want a white riot. God save the Queen, the fascist regime. Mit dem Slogan No future for you. Und vor allem mit der richtigen Haltung. Malcolm McLaren, der Manager der Sex Pistols, bringt sie im Jahr 1976 auf den Punkt. This is where we begin. This is all there is. Everything that precedes it is rubbish. Wir sind der Anfang. Sonst gibt es nichts. Alles, was vorher war, ist Müll. In dieser Zeit ist jedes Punkkonzert eine Explosion. Ein paar Leute im Publikum werden eigene Bands gründen. Auch Annette Benjamin macht das. Zurück in Deutschland auf einer Schule in Braunschweig. Ihre Band heißt Schleim. Der erste Auftritt? Im Frühjahr 1978 beim No Fun Festival in einem Jugendzentrum in Hannover. No Fun ist ein Fanzine, ein Magazin von und für Fans und wird später zur unabhängigen Plattenfirma, betrieben von Holger Postzig, einem Journalisten und Buchautor. Auch das ist typisch Punk. Wer keine Musik macht, schreibt darüber oder bringt sie heraus. Postzig nennt sich Hollow Sky, nach einer Textzeile des Frühpunks Iggy Pop. Auch No Fun ist von Iggy Pop, der Titel eines Songs. Und da spielte unter anderem auch eine Band namens Hansaplast, die aus zwei Frauen und zwei Männern bestand, miteinander liiert. Und die haben sich unseren Auftritt angeguckt und fanden das gut. Und dann haben die mich gefragt, hast du nicht mal Lust, zum, in den Proberaum zu kommen nach Hannover? Und habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich von Braunschweig nach Hannover erstmal gefahren, habe mir das angeguckt. Wir haben ein paar Songs ausprobiert. Hau ab, du stinkst. Rock'n'Roll Freitag. Ich gehe durch die Straße. Zieh ich dir an den Arsch, wird doch gleich nicht böse. Die Nacht ist jung, komm mit zu mir. Lass uns noch eine Nummer schieben. Ich hab die Zeit, komm mit zu mir. Ich bin dann auch sehr nett zu dir. Doch dann geht das Licht an, vor mir steht ein fetter Kerl mit Pomade im Haar und Selbstgefälligkeit im Blick. Zieh dir mal zu, dass du bei einer einbringst. Aber du stinkst, aber du stinkst. Zieh dir mal zu, dass du bei einer einbringst. Die Besetzung von Hansa Plast ist für die damalige Zeit ungewöhnlich. Eine Frau am Bass, eine Frau hinterm Schlagzeug plus Annette Benjamin. Frauen kommen bis dato in der Rockmusik kaum vor. Wenn überhaupt, dann als Sängerin. Janis Joplin, Patti Smith, Grace Slick von Jefferson Airplane. Oder in Deutschland Inga Rumpf. Es waren halt Jungs, aber sie haben sich zurückgehalten. Sie waren kreativ, was die Musik anging. Und das war für mich schon mal das Hauptargument. Und sie haben überhaupt nicht versucht, in der kreativen Diskussion uns Frauen zu bevormunden. Also gar nicht. Wir wussten irgendwie, was wir wollten und was gut ist. Also wir haben uns da auf kreativer Ebene total gut verstanden. Hansa Plast sind frech, witzig, unverbraucht. Sie singen über die Themen der Zeit. Langeweile, Polizeigewalt, Militarismus, Geschlechterklischees, die Apokalypse. Wenn dein Einkaufszentrum, deine Welt vor dir in Flammen zusammenfällt und du stehst da mit deiner Plastiktüte in der Hand. Tiefgefrorenes wolltest du kaufen für heute Abend. Dinner zu zweit, bei Kerzenschein. Romantik. Du sitzt da an deinem Ecktischchen und guckst dir tief in die Augen. Romantik! Kerzenschein und Vinaigre! Und hinterher ein Fick. Hansa Plast kommen an. Von ihrer Debüt-LP verkauft die Band 70.000 Stück. Für die damalige Zeit phänomenal. Erst recht für eine unabhängige Produktion. Erschienen Anfang 1979 auf No Fun Records, nicht bei einer großen Plattenfirma. Der Erfolg zeigt auch, dass sich etwas getan hat in Deutschland. Dass junge Leute etwas anderes hören möchten als Genesis und Pink Floyd, als die Scorpions oder Udo Lindenberg. Eines der Zentren dieser neuen Musik ist Hannover, neben Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Diese Idee, selbst etwas auf die Beine zu stellen und das Schicksal in die eigene Hand zu machen und sich nicht immer regieren zu lassen, diese Haltung war gerade in Hannover sehr verbreitet. Holger Postzig alias Hollow Sky, dem Macher hinter No Fun, dem Fanzine und der Plattenfirma. weil es hier keine Plattenfirmen oder keine Musikzeitschriften gab. Da war es in Hamburg oder Berlin einfacher, irgendwie einen Deal zu kriegen. Aber weil es das alles hier nicht gab, haben wir es selbst gemacht. Und dieser Do-it-yourself-Gedanke hatte eine kleine Tradition seit der Studentenbewegung und seit der Rote-Punkt-Aktion. Also Rote Punkt muss man erklären. Damals gab es Demonstrationen gegen Fahrpreiserhöhungen und daraufhin haben die öffentlichen S-Bahnen und Straßenbahnen ihren Betrieb eingestellt und die Bürger, in erster Linie Studenten und Jugendliche, haben dann einen Mitfahrservice organisiert. Und da haben sich alle Hannoveraner dran beteiligt. Und dass man nicht immer auf das Wohl und Wehe von Autoritäten angewiesen ist oder von Firmen und Kommunen, das war eine ganz wunderbare Erfahrung und hat eben in Hannover dazu geführt, dass unabhängige Jugendzentren besetzt worden sind, die es noch heute gibt. Auch in anderen Städten sind die Szenen um kleine Kerne entstanden. In Düsseldorf um den Ratinger Hof in der Altstadt, eine legendäre Kneipe. In Berlin um Clubs wie das Punkhaus, später den Dschungel. Und in Hamburg den Plattenladen Rip Off. Der Name ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo wir uns jetzt gerade treffen, entstanden, nämlich in der Gleditzstraße. Also wir sind hier in der Pallerstraße. Die Gleditzstraße ist die zweite Querstraße links. Der Kulturwissenschaftler und Poptheoretiker Dietrich Dietrichsen. Ende der 1970er Jahre fängt Dietrichsen bei der Musikzeitschrift Sounds an. Kurz darauf avanciert er zum Chefredakteur des Blattes, weil er die neue Musik versteht. Die englische Punk oder New Wave, wie sie auch genannt wird. Und die deutsche. Da gab es einen Laden, der hieß Vinyl Boogie. Und der hat in einer seiner Anzeigen diesen Begriff verwendet für New Wave aus Deutschland. Für was genau, für welches Produkt, weiß ich gar nicht. Das war Ende 78 muss es schon gewesen sein. Es gibt aber auch eine andere Erzählung, die sagt, dass es eine Anzeige des Zensors war. Zensor ist ein anderer Laden, der auch hier in Schöneberg war, in der Belziger Straße. Und dann hat ihn Alfred Hilsberg verwendet für so verschiedene Texte in Sounds, wo ihm auch diese Anzeigen erschienen und wo halt er so Rundreisen unternommen hatte zu den Zentren dieses Phänomens. Und das Phänomen waren damals, würde ich sagen, zwei Sachen. Einmal so deutsche Reaktionen, Antworten, Imitationen von britischem Punkrock. Mal mit deutschen Texten, mal ohne. Und zum anderen eben dann so singuläre, gar nicht unbedingt so viel miteinander zu tun haben, aber alle zur gleichen Zeit entstehende Phänomene, wo man nicht so genau wusste, hat das noch was so zu tun mit Elektronik oder ist das eben irgendwie was ganz Neues? Und von der ganzen Auftreten her war es eben neu, von der Grafik, von den Plattencovern und so weiter, erkennbar was anderes. Lucy lüpft das Netzhemdchen, um auf Zehenspitzen und mit spitzem Mund den Welthit Yes Sir, I Can Boogie zu intonieren. Lucy singt bei der Punkband TV Eyes aus Köln. Mit ihrer schrill schönen Persiflage auf Baccarat handelt sie sich verdienten Beifall und eine Zugabe ein. 2 Minuten bleiben dafür, dann muss die Anlage im Gemeindesaal der Martin-Luther-Kirche in Düsseldorf schnell abgebaut werden. Aus der zweiteiligen Serie Rodenkirchen is Burning von Alfred Hilsberg, erschienen im Frühjahr 1978 in Sounds. 1,5 Jahre später die nächste Serie, diesmal in 3 Teilen. Aus grauer Städte Mauern. Hilsberg ist Filmjournalist. Wie Annette Benjamin von Hansaplast ist er 1977 in London gewesen und von der rohen Energie des Punk begeistert. Typische Szenerie für die TV-Eyes und andere Punks unter dem grauen Himmel der Ruhr. Zwischen Kohlenhalden und Kokereien scheinen die Voraussetzungen für eine Punkbewegung wie geschaffen. Die Zukunft der Jugendlichen im Dschungel der Industriewüste ist ungewiss. Gesellschaftliche Konflikte, von Sanierungsvorhaben bis zu Stahlkrisen, müssten, ähnlich wie im krisengeschüttelten Vereinigten Königreich, eine Ursache sein für eine sich den rationalen Verhältnissen widersetzende Bewegung. In Hilsbergs Artikeln purzeln geografische Angaben durcheinander, Beschreibungen geraten schon mal klischeehaft und manchmal geht der Sozialrevoluzer mit ihm durch. Aber Hilsberg lässt die Musiker reden, zitiert aus Fanzines und Songs. Er verkneift sich Kommentare und Bewertungen. Viele seiner Interviewpartner sind schon Wochen später vergessen. Andere werden zu Protagonisten der neuen deutschen Welle. Frank Fenstermacher von der Plan, Gabi Delgado López von der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft, kurz DAF, Blixer Bargeld, der später die einstürzenden Neubauten gründen wird, Gudrun Gut, damals Dina Testbild, später Malaria, und Peter Hein, damals Mittagspause, danach mit Unterbrechungen bis heute Sänger bei Fehlfarben. Die meisten Düsseldorfer und Hamburger Punks sind nicht mal oder gerade 20, gehen zur Schule, manche sind in der Ausbildung. Fast alle leben zu Hause. Andere studieren, arbeiten irgendwo halbtags, haben was geerbt, machen Schulden, machen Musik in ihrer Freizeit. Peter von Mittagspause arbeitet bei einer Computerfirma und wohnt zu Hause. Ich kann mir kaum vorstellen, das Fulltime zu machen, jeden Gig zu jedem Geld zu machen, weil du davon leben musst. Da geht der ganze Spaß weg. Ist in mancher Hinsicht ein Einschnitt. Es ist ja sozusagen die Zeit, in der die Art und Weise, wie sich neue Linke und Gegenkultur aufgestellt hatten in Deutschland, mehr oder weniger zusammengebrochen war mit Stammheim, nach und mit Stammheim, das sich neu gruppierte. Und da wurde dann auch die Popmusik anders gehört. Dietrich Dietrichsen bezieht sich auf den sogenannten Deutschen Herbst. Im September 1977 hat die RAF, die Rote Armee-Fraktion, Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer entführt. Die Anführer dieser linksterroristischen Vereinigung sitzen im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim. Sie sollen freigepresst werden. Weil die Bundesregierung nicht auf diese Forderung eingeht, entführen mit der RAF verbündete Palästinenser ein Flugzeug der Lufthansa mit 86 Passagieren. In den Morgenstunden des 18. Oktober 1977 befreit ein Sonderkommando des Bundesgrenzschutzes die Geiseln. Wenige Stunden später nehmen sich die Anführer der RAF im Gefängnis das Leben. Einen Tag später wird der Leichnam Hans-Martin Schleyers in einer Stadt im Elsass aufgefunden. Was in den späten 70ern überall auf der Welt passierte, späte 70er, frühe 80er, war das Ende des Einsickerns von 68 in die allgemeine Kultur. Das war in verschiedener Hinsicht an ein Ende gekommen. Zum einen war dadurch irgendwie 68 und jede Art von Widerständigkeit war unkenntlich geworden. Entweder sagt man, man muss das jetzt nochmal radikalisieren, man muss sozusagen Gegenkultur wieder radikalisieren, oder das war generell der falsche Weg. Und außerdem kann man natürlich aber auch von der anderen Seite drauf schauen und sagen, also die sozusagen die sozialdemokratische Hegemonie, die es ja in vielen Teilen Europas und in gewisser Hinsicht auch anderswo gab, kam auch an ein Ende. Also es kam ja dann eigentlich überall die neoliberalen Regierung an die Macht und das Reagan-Thatcher-Zeitalter, Helmut Kohl und so weiter. Zu diesem Umschwung, auf den suchten die Leute verschiedene Antworten. Vier Tage vor dem Jahresende 1979 findet in der Markthalle ein Festival statt. Unter dem Titel Geräusche für die 80er. Veranstalter ist Alfred Hilsberg, der von der Schreibmaschine ins Konzertgeschäft gewechselt ist. Und weil sich die großen Plattenfirmen nicht trauen, die neue Musik zu veröffentlichen, gründet Hilsberg sein eigenes Label. Zickzack. Ey, wenn's euch nicht passt, dann geht doch so lange raus, Mann! Das Festival ist eine Art Leistungsschau der neuen deutschen Welle zum Ende der 70er Jahre. Powerpop aus Gelsenkirchen, klassischer Punk aus Hamburg und Hannover, situationistische Soundcollagen aus Düsseldorf inklusive Prügelei mit dem Publikum. Außerdem Liebesgier aus Berlin, ein loses Projekt mit avantgardistischen Songskizzen. Oh! Hannover war so down to earth, Herz auf dem rechten Fleck, im Grunde um Rock'n'Roll noch. Dieser eine Impuls der ganzen New Wave-Zeit, das Anti-Authentische, die Affirmation des Künstlers und so weiter, die hat in Hannover nicht so stattgefunden. Düsseldorf, da gab es erstens die Kunstakademie. Das ist ja schon mal eine Hausnummer und das war in Hamburg entsprechend. Aber in Hamburg war die Kunstakademie trotzdem, weil sie auch auf künstlerischer Ebene ein bisschen neuartiger war und Sigmar Polke da lehrte, hat die halt hauptsächlich Künstler hervorgebracht und Künstlerinnen in der Zeit. Nicht so sehr Musiker, aber das auch. Ansonsten hatte Hamburg dieses Krawall 2000 als Zentrum und damit auch eine gewisse Organisationsstruktur für harte Punks. Hamburg bestand eigentlich aus diesen Welten. Kunstakademie auf der einen Seite und das auf der anderen Seite. Das eine waren Bürgerkinder, das andere waren keine Bürgerkinder. In Berlin war das nicht so massiv getrennt. Durch die allgemeine Kohlenheizung, Schmuddeligkeit, Kreuzberg, Spätaufsteherei. Die Stars des Festivals sind abwärts. Eine Band, die Punk ist, aber mit einem Hauch Avantgarde. Zur klassischen Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug kommt mit Mufti, der sich später FM-Einheit nennen wird, ein Perkussionist, der wie ein Irrwisch über die Bühne tobt, und mit Magitta Haberland eine Geigerin. Anfang 1980 erscheint ihr Debütalbum. Es heißt Amok Koma und wird zu am zweitbesten verkauften LP aus der Frühzeit der Neuen Deutschen Welle. Nur Hansaplast sind erfolgreicher. Schon 1979 haben Abwärts eine Mini-LP veröffentlicht. Darauf der Song Computerstaat. Ungewöhnlich für die damalige Zeit mit einem fast anderthalbminütigen Intro. Computerstaat wird ein Szene-Hit. Ein Song, der gerade unglaublich viel gecovert wird, komischerweise. Also wir haben sogar gerade eine Anfrage gekriegt für jemanden, der einen aktualisierten Text geschrieben hat. Mark Chung, damals Bassist bei Abwärts, später bei den einstürzenden Neubauten. Chungs Vater ist Chinese, seine Mutter Deutsche. Mit seinem Musikverlag Freibank verwaltet er die Rechte an vielen Songs, nicht nur der frühen Neuen Deutschen Welle. Es ist halt Putin und so ein bisschen Arafat ist, glaube ich, dann mit... Ich weiß nicht genau, wem jemand von der Hamas wahrscheinlich ersetzt worden oder so. Mutter klopft fest an die Tür, und Arafat, der steht vor dir. Dienstag gibt es Probealarm, Paranoia in der Straßenbahn. Mittwoch ist der Krieg sehr kalt, brechen der Flauert in der Badeanstalt. Computerstaat bringt die Ängste der Zeit auf den Punkt. Es herrscht kalter Krieg. Hier die NATO, angeführt von den USA, dort die UdSSR und die Länder des Warschauer Pakts. Mittendrin Deutschland, hier die BRD, dort die DDR. Die beiden Blöcke sind hochgerüstet. Im Dezember 1979 fasst die NATO den sogenannten Doppelbeschluss. Neue atomare Mittelstreckenraketen für Europa, weil der Warschauer Pakt auf diesem Feld überlegen sei. Parallel dazu Verhandlungen zur Rüstungskontrolle. Eigentlich war das ein sehr persiflierender Take auf die Weltpolitik in der Zeit, die uns gar nicht so großartig irritiert hat. Weil wenn du Punk warst, hast du eher in diesem Kosmos gelebt. Und also es war eher so Fernsehen kommentiert, so habe ich es empfunden. Und ich fand es gut getextet, weil es unterhaltsam war und lustig. Und ich glaube, im Golf von Mallorca, der Weltkrieg droht, war eine meiner Lieblingszeilen. Also es war so eine Melange aus allen Themen, die einem so spontan einfällt, wenn man über Deutschland nachgedacht hat. Ja. Naja, und der Weltkrieg, das ist natürlich das unterliegende, ernstere Thema. Also wie dann auch ein bisschen rückblickend jetzt so feststellen, dass wir doch eine sehr glückliche 50, 60 Jahre gehabt haben, wo wir hier im Frieden gelebt haben. Und das war so die Zeit, wo das noch nicht so klar war. Gerade im Harz und da habe ich zufällig gesehen, da gab es einen sehr interessanten Artikel über, warum der Harz so vollgestopft war, sowohl von Ost und West mit Abhöranlagen und die haben sich da, weil es natürlich einmal hoch war, aber es gab tatsächlich dann so eine NATO-Karte, wie der Angriff der Russen verlaufen würde. Und da gab es so drei Stoßrichtungen. Die eine lief über die sogenannte norddeutsche Tiefebene, das war so zwischen Hamburg und Hannover, weil da die Panzer gut fahren konnten und dann gab es das Fulda-Gap, was südlich vom Harz war und dazwischen war der Harz. Insofern war das ein idealer Beobachtungsposten. So konkret war die Planung eben auch damals. No Future war natürlich in diesen düsteren Zeiten, wo sich die Atommächte gegenüberstanden und aufrüsteten bis zum Gehtnichtmehr und angesichts des drohenden Atomkrieges und natürlich auch angesichts der Klimakatastrophe. Ich meine, ich habe in der Schule 72 natürlich die Grenzen des Wachstums lesen dürfen und so weiter. No Future war natürlich Programm. Also man war der Ansicht, man war eigentlich schon die letzte Generation damals. Frank Fenstermacher. Von Anfang der 1980er und heute wieder Saxophonist bei Fehlfarben. Und von 1979, mit Unterbrechungen ebenfalls bis heute, Keyboarder und Perkussionist bei der Elektronikband Der Plan. Daher kam dann auch eine gewisse Bereitschaft zum Hedonismus oder so, die der Punk dann so mit sich brachte. Auch zum Selbstzerstörerischen vielleicht teilweise. Frank Fenstermacher, so heißt er wirklich, macht bei Plan mit, die sich schon mal Weltaufstandsplan nannten und jetzt in Düsseldorf arbeiten. Zu viert. Aus Alfred Hilsbergs Artikelserie Aus Grauerstädte Mauern, erschienen 1979 in der Musikzeitschrift Sounds. Frank, wir haben schon den Anspruch, was anderes als Produkte und Live-Auftritte zu machen, für nur wenig Leute, nur für Eingeweihte. Wir wollen das für alle machen im Grunde. Auch mit dem Risiko, dass wir auf Unverständnis stoßen und rausgeschmissen werden. Das haben wir ja in Hamburg schon beim Auftritt in der Markthalle praktisch erfahren. Als erstes tritt der Weltaufstandsplan in Kraft. Oder besser gesagt in Krampf. Das waren zwei Leute. Stimme Synthesizer und Gitarre Stimme. Aus Preiserhöhung, einem Fanzine aus Büchen bei Hamburg. Einer war der Mann von Art Attack. Wer davon schon gehört hat, weiß, was von der Bühne kam. Keine Musik. Geräusche, Lärm, abstrakte Texte, Gedichtaufsagen. Kurz, der Gegensatz von Rock'n'Roll. Totale Mittelstandskultur. Oder anders, nicht mein Fall. Ich meine, es ist auch erstaunlich, wie viele musikalische Spielarten ihr das so mitgebracht habt. Also ich breche das jetzt mal auf, jetzt nicht nur den reinen Punk, sondern ich meine auch Industrial. Also es gab viele unterschiedliche musikalisch eigenständige Darbietungen, die alle irgendwie toleriert wurden und gehört wurden und auch gespielt wurden, zum Beispiel im Ratinger Hof dann. Im Ratinger Hof in der Altstadt trifft sich die Düsseldorfer Szene. Der Club wird betrieben von Carmen Knöbel, der Frau des Künstlers Imi Knöbel. In den frühen 70ern als Hippie-Kneipe, schummrig, mit Plüschdeckchen auf den Tischen. Ab Mitte des Jahrzehnts weiß gestrichen und karg eingerichtet mit Neonröhren unter der Decke. Im Hof trafen sich die Elektronikpioniere von Kraftwerk und Neu. Nun sind es die Punks. Die Szene ist heterogen. Auf der einen Seite die Pioniere des deutschen Punk um Peter Hein, die längst auf der Suche nach anderen musikalischen Ausdrucksformen sind. Auf der anderen Kids mit einer Vorliebe für schnelle, schnörkellose Mitgröhlmusik. Unter anderem eine Band namens ZK, aus der später die Toten Hosen werden. Es gibt studierte Musiker wie den Schlagzeuger Robert Görl und den Keyboarder Chris Lo Haas von der deutsch-amerikanischen Freundschaft und Leute wie Frank Fenstermacher, Studenten an der Kunsthochschule, keine 300 Meter entfernt vom Ratinger Hof. Das Verbindende war auf jeden Fall natürlich die Jugend. Ja, und vielleicht wirklich die Auffassung, dass die Welt zugrunde gerichtet ist und man versucht noch irgendwie eine gewisse Würde dazu behalten. Was auf jeden Fall wichtig war, es hat ja keiner für einen die Dinge erledigt. Man musste sie ja selber anpacken. Also man war als Musiker damals, musste man sein eigenes Cover machen. Das war auch vollkommen normal. Das passte ja auch zum Inhalt, also dass man so universell tätig war. Und man musste das auch selber herstellen lassen und man musste es im Grunde genommen dann auch selber vertreiben in den Plattenläden. Sagen wir mal, es gab auch eine gewisse Angstfreiheit im Tun. Es war einfach ein kategorisches Tun. Wer es getan hat, hatte recht. Anfang 1980 erscheint die erste LP des Plan. Sie heißt Gary Reich. Der Titel ist aus dem amerikanischen Slang eingedeutscht. To jerry-rig bedeutet basteln, etwas flicken, es notdürftig zusammenzuschustern. Das ist Programm. Die Musik des Plan ist minimalistisch, die Instrumente sind ungewöhnlich. Die Melodien kommen schon mal von einer Kinderorgel, der Rhythmus vom Billig-Synthesizer. Oder er wird mit Alltagsgegenständen erzeugt. In Hans und Gabi mit einem Staubsauger. Hans liebt Gabi sehr. Sie wollen heiraten, am besten gleich. Gabi liebt Hans sehr. Sie wollen heiraten und zwar sofort. Inhaltlich steht das Lied in der Tradition der 68er, des Aufbruchs der Jugend gegen die Spießigkeit und die Enge im Nachkriegsdeutschland, jedenfalls in der Bundesrepublik. Es nimmt das Familienidyll auf die Schippe. Hans und Gabi heiraten, bekommen zwei Kinder, alles scheint im Lot. Doch dann geht Gabi fremd. Und es ist dezidiert pazifistisch. Beides Themenschwerpunkte der linken Gegenkultur der 70er Jahre. Und doch ist Hans und Gabi anders, neu. Nicht nur vom musikalischen Ansatz, der an Avantgarde-Bands wie die Residents oder Throbbing Gristle erinnert. Das Lied trieft nur so vor Ironie. Es ist subversiv und hat eine geniale Pointe. Aus Wut über seinen Verlust wird Hans Generalfeldmarschall. Und als er im nächsten Krieg mit seinen Truppen ins Nachbarland einmarschiert, denkt er sich lauter gemeine Vernichtungsaktionen gegen den Feind aus. Ach Gabi, Gabi, warum hast du mich verlassen? In den bewusst naiven Melodien der Band und ihrer Lust am Widerspruch schimmert schon die Zukunft der neuen deutschen Welle durch. In dieser Musik, die so sperrig begonnen hat und es in weiten Teilen immer noch ist, schlummert Hitpotenzial. Deutlich wird das in einem Lied, das der Plan ebenfalls im Jahr 1980 als Single veröffentlicht. Da vorne steht eine Ampel. Da gab es Aktionen, irgendwie Düsseldorfer gehen nicht bei Rot oder irgendwie sowas, also so verkehrserzieherische Geschichten. Und da musste ich einfach widersprechen und habe diesen Text geschrieben, weil ich der Auffassung war, dass die Augen und das eigene Sehen wichtiger ist, als irgendwelchen Zeichen zu folgen. Also die Gefahr besteht ja, dass wenn man bei Grün über die Fußgängerampel geht, der Autofahrer sein Rot missachtet und einen überfährt, wenn man halt nicht gleichzeitig rechts und links noch guckt. Und insofern denke ich, irgendwie zur Verkehrserziehung gehört auch eine gewisse Selbstständigkeit. Und diese Selbstständigkeit würde ich jetzt mal auch übertragen auf das gesamte Leben. Also es kann nicht der Staat hingehen und einem alles abnehmen. Das macht dann im Grunde genommen nur unselbstständige Menschen. Da vorne steht eine Ampel, komm schnell, sie leuchtet rot. Alle Leute warten, doch wir sind schon längst fort. Da vorne steht eine Ampel, halt an, sie leuchtet grün. Alle Leute laufen und ich kann deine Augen sehen. Ich will nicht gern bei Rot stehen und will nicht nur bei Grün gehen. Ich will auch mal bei Rot gehen. Es ging ja immer um Hausbesetzungen und Wohnraum und natürlich auch um die Politik, die in der Stadt gemacht worden ist. Gut, ich meine, ich habe mich da nicht unbedingt so engagiert. Ich habe auch eigentlich nie in Kreuzberg gewohnt. Also insofern war ich da nie unbedingt so politisch. Aber natürlich war man auch nicht unpolitisch. Jeder Mensch ist ja politisch. Mark 1. Damals wie heute der Kopf der Elektronikband DIN A Testbild. Mark I heißt bürgerlich Mark Christiansen, ist zur See gefahren und schlägt 1978 in Berlin auf, in West-Berlin. West-Berlin ist damals eine Enklave, von einer Mauer umgeben und aus der Bundesrepublik nur über die DDR zugänglich. Für die Stadt gelten Sonderregeln. Wer dort lebt, profitiert von subventionierten Steuersätzen und wird nicht zur Bundeswehr eingezogen. Das lockt Aussteiger aus der ganzen Bundesrepublik an. Und Künstler aus aller Welt. Der amerikanische Sänger Lou Reed lebt zeitweise in der Mauerstadt. Ebenso der englische Superstar David Bowie. Und Iggy Pop, ein Vorläufer des Punk. Bowie und Pop nehmen in Berlin zwei ihrer besten Alben auf. We see people, brand new people. There's something to see. Irgendwann stand ich dann abends am Kurfürstendamm und wusste ja nicht wohin. Kurfürstendamm runter und es gab bereits das Punkhaus. Das war gerade neu gegründet. Es hieß vorher, glaube ich, Funkhaus und dann hieß es Punkhaus. Und dort war man sofort mittendrin. Da lernte ich Gudrun kennen. Gudrun ist die Musikerin und Produzentin Gudrun Gut. Man konnte endlich wieder eigene Musik machen, ohne sich zu orientieren an Amerika, an England. Das passte auch zu dieser runtergekommenen Stadt West-Berlin, also eine eigene West-Berliner Punkmusik. Und wir haben dann in Schöneberg mehr so eine experimentelle Art von Punkmusik gemacht und auch schon sehr früh Synthesizer benutzt. Wie hieß das da unten noch? In der Sponholzstraße hatten wir den ersten Probenraum. Das war so ein alter Luftschutzkeller in so einem altehrwürdigen Haus. Im Probenraum der Band geben sich Musiker und Künstler und solche, die das eine oder das andere oder beides werden wollen, die Klinke in die Hand. Die Bands der frühen Jahre sind lockere Projekte. Jeder spielt mal mit jeder, heute mit dieser, morgen mit jenem. Auch die Urbesetzung von Dina Testbild ist so entstanden. Mark 1 hat eine Band namens Testbild. Gudrun Gut spielt bei Dina 4. Dina 4, das waren vier Mädchen. Dann gab es das erste Konzert im SO 36, dieses Mauerfestival. Das SO 36 ist ein legendärer Musikclub. Der Name bezieht sich auf den alten Postzustellbezirk des Stadtteils Kreuzberg. 1000 Berlin 36. Inspiriert ist das SO 36 vom Ratinger Hof in Düsseldorf. Zur Eröffnung im Herbst 1978 soll David Bowie in einem cremefarbenen Daimler vorgefahren sein, begleitet vom sturzbetrunkenen Iggy Pop. Und Gudrun bekam ihre vier Mädels nicht zusammen. Da haben wir dann beschlossen, dann uns zusammenzutun. Also aus DIN A4 haben wir die vier weggelassen und DIN A und mein Testbild dazu genommen. Und so hatten wir plötzlich eine Band, die DIN A Testbild hieß. War unglaublich. Alle hatten Künstlernamen, alle hatten tolle Bands. Stell dich tot! Ja! Stell dich tot! Motto auf der ersten Platte war, Kollaps hieß die Platte. Diese Musik, diese Platte soll unhörbar sein. Das ist nicht, das steht nicht auf der Platte, aber das war für uns schon ein Vorzeichen, damit anzufangen, ja. Natürlich ist es ist einfach, eine Platte zu machen, die unhörbar ist. Aber es ist schwierig, eine zu machen, die sich Leute anhören, die trotzdem unhörbar ist. Ganz stabil. Blixer Bargeld in einer Talkshow bei Roger Willemsen. Im Jahr 1993 gesendet im Bezahlsender Premiere. In den 90ern ist Willemsen Kult. Die Sendung mit Blixer Bargeld ein Highlight. Wie oft ist sie verkauft worden? Sie verkauft sich immer noch. Wie ist sie nicht oft? Vielleicht 200, 250.000 Mal. Aber diese Platte ist 13 Jahre alt. Es ist erstaunlich, dass wir immer noch diese Platte verkaufen, weil diese Platte ist aufgenommen in 10 Tagen in einem Studio, was 500 Mark am Tag kostete, also sprich für Produktionskosten von 5.000 Mark. Ich weiß noch, wie ich im Keller die Pfandflaschen zusammengesammelt habe und weggebracht habe, um Bier zu holen, damit wir während der Aufnahme was zu trinken haben, aber das alles nur so am Rande und alles selber gemacht, alles selber aufgenommen und ohne zu wissen, wie man das eigentlich macht. Blixer Bargeld ist der Sänger der einstürzenden Neubauten. Auch die Neubauten sind aus der kreativen Berliner Ursuppe der späten 70er Jahre entstanden. Gründungsmitglied ist unter anderem Gudrun Gut. Die Neubauten schrumpfen zum Duo. Blixer Bargeld, der auch Gitarre spielt, und der amerikanische Schlagwerker Andrew Tschudi. Er nennt sich N.U. Unruh. Für die Aufnahmen zu Kollaps, der Debüt-LP, stoßen der Perkussionist FM Einheit und der Bassist Mark Chung hinzu. Beide von Abwärts. Ich war dann Gastmusiker bei Kollaps und das war alles so ein bisschen informal. Ich habe danach irgendwie die Band nie mehr verlassen und hatte mal, wenn was war, wurde ich angerufen oder wusste es sowieso und dann haben wir entweder aufgenommen oder eben gespielt. Das Konzept der einstürzenden Neubauten ist radikal. Jedenfalls in den ersten Jahren. Auf herkömmliche Instrumente verzichtet die Band größtenteils. Getrommelt wird auf allem, was Krach macht. Auf der Rückseite des Covers ihrer Debüt-LP sind die Musiker abgebildet, vor ihnen ihre Instrumente. Ein Verweis auf die Klangkünstler von Pink Floyd, die auf dem Backcover ihrer LP Amagama ähnlich posiert haben. Nur sind es bei Neubauten andere Instrumente. Diverse zerbeulte Stahlplatten, diverse Hämmer und Klöppel, eine Rohrzange, ein Fernseher, eine Bohrmaschine, ein Schlagbohrer. This is where we begin. This is all there is. Was Malcolm McLaren für die Sex Pistols postuliert hat, die einstürzenden Neubauten erfüllen es. 99% aller Musik ist Schrott und diese 99% müssen sein, damit der 1% überhaupt möglich ist. Gut, das heißt, Alban Berg Schrott. Charles Mingus Schrott. Das habe ich doch nicht gesagt. Goldwein, ich frage. Nein, wie sollte, nein, Alban Berg ist kein Schrott. Mingus ist auch kein Schrott. Ich bin die ganze Zeit bei dem 1% offenbar. Ja, ja, aber selbst reden. Was meinen Sie, wie viel schwarz-braune Haselnüsse durch die Gegend kullern? Noch einmal Blixer Bargeld 1993 in der Talkshow von Roger Willemsen. Die schwarzbraune Haselnuss bezieht sich auf einen Hit des Schlagersängers Heino. Willemsen konfrontiert Blixer Bargeld mit Zitaten, was der mal gesagt hat und was über die einstürzenden Neubauten geschrieben wurde. Blixer Bargeld kontert: Ich kann Ihnen auch Zitate aus Zeitungen zeigen, die angeblich behaupten, dass David Koresh mit seinen Jüngern bestrahlt wurde mit einstürzenden Neubauten. Haha. David Koresh war ein amerikanischer Sektenführer. Das Hauptquartier der Sekte in Waco, Texas, wurde im April 1993 vom FBI gestürmt. 76 Mitglieder starben. Für die neue Rechte in den USA ist Waco ein Symbol für einen übergriffigen Staat. Wenn man die Band nicht kannte, teilte sich das Publikum relativ schnell in Leute, die total genervt gingen, weil wir auch sehr laut waren und dann auch ein bisschen wehrhafter dann später. Und wir hatten ja nur auch die schweren Geräte und Eisenteile. Also es war also nicht empfehlenswert, Flaschen auf uns zu werfen. Also es blieb dann immer so ein Kern zurück. Und mit denen haben wir dann immer viel Spaß gehabt. Das war uns auch sehr recht. Also wir wollten auch nicht unbedingt, Neubauten war ja nie so ausgelegt, dass es für alle sein sollte, sondern für die, die es gut finden. Grundsätzlich, aus Prinzip, das versaut irgendwie die Spontanität. Nee, es war vielleicht Jazz, kann man vielleicht sagen. An guten Abenden haben wir wirklich gute Konzerte gemacht. Also war das auch wirklich eine Band, die es so auf der Welt nicht nochmal gab. Aber es gab auch so Tage, wo einem nichts so richtig einfiel. Das war so der Nachteil vom nichts auf die Bühne gehen, okay, irgendwas machen und dann mal sehen, was draus wird. Manchmal wird nichts draus. Zerstört! Die einstürzenden Neubauten treffen den Zeitgeist der frühen 80er Jahre. Die Endzeitstimmung, die in der Bundesrepublik herrscht. Aber auch den unbedingten Willen, sich die Party davon nicht kaputt machen zu lassen. Tanz den Untergang. Die einstürzenden Neubauten gibt es bis heute. Sie sind neben den Düsseldorfer Elektronikpionieren Kraftwerk die deutsche Referenz für innovative, experimentelle Musik. Was für Düsseldorf bildende Kunst ist, ist für Blixer Bargeld, und der ist ja die einzige Konstante bei den Neubauten, ist letztendlich Theater. Ne? Das ist Hamlet-Maschine. Der Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen. Auch der Weg, dass man irgendwie aus langer Sicht nicht weiterkommt, wenn man nicht irgendwie sich international aufstellt. Das ist natürlich auch dort so passiert. Nur, dass bei den Neubauten, ähnlich wie bei Kraftwerk, halt immer klar war, das ist was Deutsches. Ne? Dass es mit zum Image gehörte und nicht etwas war, was man so zugunsten einer allgemeinen Orientierung oder so überspielte. Als Kollaps, das Debütalbum der Neubauten, im Herbst 1981 erscheint, ist die neue deutsche Welle längst abgehoben. Die unabhängigen Labels Zickzack aus Hamburg, No Fun aus Hannover, Atatak aus Düsseldorf haben sich vernetzt. Vertriebsstrukturen sind entstanden, unabhängige Plattenläden und Konzertveranstalter. Und Discos, in denen die Kids zu den Hits der frühen neuen deutschen Welle tanzen, auch zu den sperrigen Songs wie Kollaps. Eine neue Ökonomie. Und die wird sich durchsetzen, so das Gefühl damals. Tumbe Rockmusik war gestern, Schlager auch. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Bands die Charts stürmen. Gab es die Band Mittagspause, die löste sich dann irgendwie gerade auf, wollten sich auflösen, die waren also in Begriff, sich aufzulösen. Dann sollte ich da einsteigen als Bassist. Es gab auch eine Probe und danach war aber irgendwie Feierabend bei denen. Ich weiß nicht mehr warum. Und dann ist irgendwie danach Fehlfarm entstanden. Machen wir Fehlfarm, machen wir eine andere Band. Michael Kemner, in Düsseldorf Gründungsmitglied der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft. Und im Jahr 1979 von Fehlfarben. Als Fehlfarben bezeichnet man beim Skat und Doppelkopf alle Karten, die nicht Trumpf sind. Fehlfarben werden auch Zigarren genannt, deren Deckblatt farblich unregelmäßig ist und die deshalb billiger verkauft werden. Ein Bandname, der ironisch gemeint ist und doch Programm werden sollte. Ich bin zu Fehlfarben gekommen, weil Michael Kemner kam zu mir und sagt, du, wir haben gehört, du hast ein Saxophon, du spielst Saxophon, habe ich ja gesagt. Frank Fenstermacher vom Plattenlabel Atatak und von der Band Der Plan. Ich spielte natürlich Saxophon, aber ich kann es eigentlich nicht spielen und versuche das Beste draus zu machen. So bin ich dann zu der Band gekommen. Da bin ich auch dann schnell irgendwie wieder rausgeflogen, weil irgendwo war es dann halt schwierig, das, was ich mal improvisiert habe, dann irgendwie nachzuimprovisieren. Mittlerweile kann ich das alles ein bisschen besser und kann auch reproduzieren, was ich spiele und kann auch eine Melodie erfinden und die auch wieder nachspielen. Also das entwickelt sich ja dann auch irgendwo weiter. Fehlfarben sind eine Art All-Star-Band der neuen deutschen Welle. Gitarrist Thomas Schwebel und Sänger Peter Hein waren unter anderem bei Mittagspause. Andere Musik, Ska natürlich angehaucht, wir haben die Specials gemocht. Ska ist eine frühe Form des Reggae. In Jamaika entstanden, zunächst unter Einwanderern in England populär. Dann von weißen Kids entdeckt und in die Charts gebracht. Stop your messing around. Better think of your future. Time you straighten right out. Creating problems in town. Oh, Rudy. A message to you, Rudy. A message. Ihre erste Single bringen Fehlfarben im Eigenverlag heraus. Niemand will ihre Musik haben. Noch nicht. Auf der B-Seite ein Lied namens Abenteuer und Freiheit. Ein Abgesang auf die Punkzeit, ironisch und überheblich. Punk ist längst uniform geworden, die Offenheit der frühen Jahre dahin. Als Hipster bleibt einem da nur der Versuch, vor der Welle zu surfen, vor einer neuen Welle. Und sei es eine imaginierte. Und ja, ging das alles irgendwie zufällig irgendwie seinen Gang bis zum Erfolg von Monarchie im Alltag, den ich leider dann nicht mehr genießen konnte, weil Peter und ich waren dann schon nicht mehr dabei irgendwie, weil dieses professionelle Musikerdasein unter dem Fittich in einer großen Plattenfirma war uns dann doch zu arg. Monarchie und Alltag, die erste LP der Fehlfarben, ist neben Kollaps von den einstürzenden Neubauten der Klassiker der frühen neuen deutschen Welle. Fehlfarben sind frech, ihre Musik ist tanzbar und anschlussfähig. Sie spricht auch die Vorgängergeneration an, Alternative und Althippies. Und generell junge Erwachsene, die mit den Beatles und den Stones aufgewachsen sind und die neue Jugendkultur ansonsten nicht verstehen. Und mit »Ein Jahr, es geht voran« haben Fehlfarben einen Hit. Der Song ist ein ironischer Kommentar zur Zeit und enthält eine klassische Textzeile. Graue B-Filmhelden regieren bald die Welt. Gemeint ist Ronald Reagan, ein ehemaliger Schauspieler, der im November 1981 zum Präsidenten der USA gewählt wird. Für Fehlfarben ist die große Karriere vorgezeichnet. Doch ohne ihren Sänger können sie nicht auf Tour gehen, damals der Weg, um eine Band zu etablieren. Für Monarchie und Alltag bekommen sie die goldene Schallplatte für 250.000 verkaufte Exemplare. Im Jahr 2002, zwei Dekaden später. Also ich finde Fehlfarben eine sehr ehrliche Band, die sich auch immer wieder selber ein Bein stellt. Und es ist halt so, also wir können eben nicht das liefern, was man von uns erwartet. Und wir wissen selber nicht, was wir von uns erwarten und lassen uns durch uns selber immer wieder aufs Neue überraschen. Das ist spannend auch irgendwo. Und vielleicht haben wir es deshalb geschafft, dass wir nur irgendwie so einigermaßen gesund auf der Bühne stehen dürfen. Wir waren eine Minderheit und wir wollten das auch sein. Wir waren froh, uns abgrenzen zu können von diesen normalen Spießern. Innerhalb der Szene waren wir auch tatsächlich anders, aber wir waren ja nicht die einzige Frauenband, sondern da gab es auch noch Kleenex, die sich dann Lilliput genannt haben, aus der Schweiz. In Düsseldorf gab es Östro, mit denen wir gar nicht so viel Kontakt hatten, weil damals war das alles noch Welten entfernt. Es gab keine sozialen Medien. Und dann gab es in Berlin die ganze Szene um Malaria herum. Und Bärchen und die Milchbubis gab's noch in Hannover. Annette Benjamin, die Sängerin von Hansaplast aus Hannover. Die Band besteht aus zwei Männern und drei Frauen. Es gab für mein Empfinden sehr viele Frauen, die sich da plötzlich auch berufen fühlten, auf die Bühne zu gehen und Texte rauszuschreien. Also es war, glaube ich, auch vielen Frauen einfach ein Bedürfnis zu zeigen, hey, wir sind anders und wir gehen unseren eigenen Weg und wir lassen uns nicht bevormunden. Und durch die Musik ließ sich das sehr, sehr gut transportieren. Also es war sowieso, die Musik war meine persönliche Liebe, weil sie war schnell und energiegeladen und hat richtig was mit mir gemacht, wie man so schön sagt jetzt. Östro heißen vollständig Östro 430. Und Malaria ist die neue Band von Gudrun Gut von Dina Testbild. Oder besser gesagt, die alte mit neuem Namen, entstanden aus Mania D., die wiederum aus der Frauenband hervorgegangen sind, in der Gudrun Gut vor Dina Testbild gespielt hat. Angefangen, da haben wir nur losgepowert, total dilettantisch, nur Krach gemacht. Und dann hat sich das, dann haben wir uns das immer wieder, haben wir aufgenommen auf Kassette und das immer wieder angehört. Und dann daraus haben wir jetzt versucht, so einen speziellen Sound zu entwickeln. Also so unsere Musik praktisch irgendwie da aus uns selbst heraus entwickelt. Gudrun Gut in einem Interview im Jahr 1981. Das Interview findet draußen statt. Gudrun Gut sitzt auf der Motorhaube eines Autos. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, darüber ein grüner Mantel. Die Lippen grellrot geschminkt, die Haare kurz und schwarz gefärbt. Zwei Strähnen fallen ihr ins Gesicht. Ach, Mädels sind toll. Im Augenblick macht mir das viel mehr Spaß, mit Mädchen zu arbeiten als mit Jungs. Jungs wollen dir immer erzählen, wie es, was richtig ist und was falsch ist. Und ich glaube, das weiß ich selber ganz gut, was richtig und was falsch ist. Malaria haben alles für die große Popkarriere. Das Aussehen, das Image. Die vier, zwischenzeitlich fünf Frauen strahlen Strenge aus. Sie sind stets uniform gekleidet. Hosen, Hemd, Krawatte, Kraftwerk lassen grüßen. Sie haben etwas Androgynes und Geheimnisvolles. Einen Hauch Homoerotik. Das ist Anfang der 80er Jahre noch ungewöhnlich, jedenfalls bei Frauen. Nicht zuletzt haben sie etwas Schweres und Düsteres. Das passt in die Zeit, aber auch zum Bild, das sich die Welt von Deutschland macht. Und sie haben einen Hit. Einen Club-Hit. Kaltes, klares Wasser. Malaria treten in New York auf, in London und Paris. Doch so recht will die Karriere nicht zünden. Meine Hände, über meine Arme, über meine Schultern, über meine Beine, über meine Schenkel, über meine Brust. Kaltes, klares Wasser. Von vielen Frauen wird euch ja der Vorwurf gemacht, dass ihr also da eine Machoschau so kraftvoll demonstriert. Ich sag nur, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich verstehe nicht, wieso das ein Vorwurf ist, wenn eine Frau kraftvoll ist. Ich finde das gut, wenn Frauen kraftvoll sind. Das ist also für mich kein Vorwurf. Und das irgendwie, man muss ja kämpfen. Das ganze Leben ist ein Kampf irgendwie. Und ich, dass Frauen kämpfen genauso wie Männer. Ich finde das Blödsinn, dass Frauen nicht kämpfen sollen. Die Frauenbewegung jener Zeit fremdelt mit den weiblichen Bands der neuen deutschen Welle. Weniger mit Hansaplast, die zwar laut und frech sind, sich aber als politisch begreifen und sich mit ihren Texten im Rahmen des linken Themenkanons bewegen. Aber mit Malaria, deren Outfit an die Arbeitersportverbände der 30er Jahre erinnern. Der Faschismusverdacht ist da nicht fern. Und erst recht mit Östro 430. Die Düsseldorferinnen sind laut, trinkfest und alles andere als subtil. Diese damals aufkommende Frauenbewegung. Da waren wir natürlich für deren Ziele, ganz klar, aber wir waren einfach nicht so verbohrt. Und wir waren auch nicht so, wie soll ich sagen, so, also die gingen ja zum Lachen in den Keller. Und die waren auch so richtig scheuklappenmäßig. Also da war ja alles, was einen Schwanz hatte, war direkt evil. Ne? Da gab es nichts dazwischen. Es gab nur schwarz und weiß und keine Grauzone. Martina Weidt, die Sängerin und Saxophonistin von Östro 430. Die Band hat mal auf einem Frauenfestival gespielt. Einmal. Da durften wir keinen Fahrer mitbringen, weil männlich ging alles nicht. Wir sind in den Veranstaltungssaal rein, wir haben nach Bier gefragt, da gucken sie uns an, sagen, wir könnten einen Tee haben. Und da steht da eine Olle mit einer Wanderklampfe auf der Bühne und das Publikum sitzt im Schneidersitz davor. Die sitzen im Schneidersitz vor der Bühne und trinken tatsächlich Tee. Dann war es dann soweit, wir sollten auf die Bühne. Jetzt hatten wir ja doch irgendwann mal Bier entdeckt und hatten noch einige getrunken und haben gedacht, okay, ne, vor dem Auftritt schnell noch mal aufs Klo. In der ganzen Halle war nicht ein Mann. Die hatten sogar eine Frau nicht reingelassen, die ein männliches Baby umgebunden hatte. Also so bescheuert waren die drauf. Na jedenfalls vor dem Darmklo eine Megaschlange, wir so Arschlecken. Also wir sind aufs Männerklo gegangen. Und als Birgit und ich dann eben fertig sind und wieder raus wollen, haben die von außen die Tür abgeschlossen. Ich glaube, ich war noch nie so aggressiv bei einem Konzert auf der Bühne wie da. Also wir haben da richtig runtergerotzt und runtergekotzt und haben ein hammermäßig hartes Konzert da gespielt und haben dann einen Text geschrieben, der hieß Ich bin ganz normal, jawohl, ganz stinknormal, wo es explizit auf diese Weiber eben ging. Und der hatte dann zur Folge, dass wir nicht mehr in Frauenbuchläden verkauft wurden. Ich war froh, dass ich Musik machen konnte. Es hat mir vollkommen gereicht, in unseren muffigen Bunkerübungsraum zu gehen, eine Band zu haben, meinen Bandkollegen meinen Alltag voll zu nölen, mit denen über die letzte Dallas-Folge zu sprechen, zu McDonald's zu gehen, Fritten zu essen. Das war das, was ich wollte. Und irgendwie noch ein paar mehr Leute um mich rum haben, die so drauf waren. Annette Simons, die Sängerin von Bärchen und die Milchbubis aus Hannover. Wir haben uns nicht selber so genannt, sondern wir wurden so genannt von Hansaplast, die ja sich sehr engagiert hatten für uns. Also ich wohnte mit den Frauen zusammen, die hatten mir die Band organisiert. Die haben gesagt, so, ihr könnt jetzt schon 4 Songs, ihr kommt jetzt mit ins Studio. Die haben dann gesagt, als wir auf der Suche nach einem Namen waren, Gaga Gaga, Bärchen und die Milchbubis. Und dann fanden die das so brülle komisch und dann hießen wir so. Annette Simons und ihre Band, die drei Milchbubis, bringen viel mit für eine Popkarriere. Ein Namen, der zeittypisch ist und dennoch heraussticht, der ironisch damit spielt, dass die Bandmitglieder bei den ersten Konzerten noch nicht einmal oder gerade 20 Jahre alt sind. Sie haben schmissige Songs mit frechen Texten. Jung kaputt spart Altersheime. Oder Ich will nicht älter werden. Lieder zum Mitgrölen in bierseliger Stimmung. Mit einem ähnlichen Konzept haben die Toten Hosen und die Ärzte später Erfolg. Bärchen und die Milchbubis fand ich sehr lustig, weil die eben halt von Punks geduldet waren, auch so aussahen. Einer von denen hatte auch so ein Skinhead-Outfit und diese Kinderlieder dazu sagen, ne? Mit keineswegs kinderliederhaften Texten. Und sie haben einen Fürsprecher, dessen Wort Gewicht hat. Dietrich Dietrichsen sieht großes Potenzial in der Band. In der Musikzeitschrift Sounds gehört der Bärchen und die Milchbubis zu Deutschlands neuer Pophoffnung. Dass die ganzen Gemengelage von Neue Welle, Punk, Kunstschulgeschichten, da irgendwie was Mainstream-fähiges, Singbares irgendwo zu entdecken wäre. Das war ja sozusagen die ganze Zeit die Suche der Schallplattenfirmen. Die haben ja die ganze Zeit schon neue Pop-Hoffnung entdeckt oder sich ausgedacht. Und es gab zu dem Zeitpunkt ja schon die Stripes, also die Band von Nena. Damit war man ständig konfrontiert, dass die nach den Pop-Hoffnungen suchten. Und dann war natürlich zu sagen, hey, Bärchen und die Milchbubis, da habt ihr eure Charts-Musik, ne? Die es natürlich da nicht wurde. Das war natürlich auch klar, dass es nicht werden würde. Aber es gab keinen guten Grund zu sagen, warum diese Songs nicht Hits sind. Eben nur den schlechten Grund, weil die Kultur nicht hitfähig war, aber nicht die Songs selbst. Im Jahr 1981 sind die großen Plattenfirmen auf die neue Musik aus Deutschland aufmerksam geworden. Fehlfarben sind schon ein Jahr zuvor zur EMI gewechselt, Deutsch-Amerikanische Freundschaft zu DAF verschlankt und zum Duo geschrumpft, unterschreiben bei Virgin. Und eine Berliner Band namens Ideal bei Wea. Ideal ist die erste Band der neuen deutschen Welle, die eine goldene Schallplatte erhält. Bereits 1982 für ihr Debütalbum »Der Ernst des Lebens«. Ideal MTV lässt mich völlig kalt und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Wenn das Fernsehen einen Rückblick auf die Neue Deutsche Welle macht, dann sieht man all diese Leute, die alle im Grunde nichts damit zu tun hatten oder nur sehr, sehr am Rande was damit zu tun hatten. Für mich zählt auch Trio dazu und eigentlich auch Ideal. Bis deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kommst du glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr nur. Ideal ist so Grenzbereich. Also die ersten Singles von Ideal und Neon Babies, schwer zu sagen, die gehörten so ein bisschen schon in die Welt der selbstproduzierten Sachen, aber dann doch von der musikalischen Mentalität her gar nicht. Also das waren auch nette Leute, aber die kamen irgendwie von Pop-Rock und die waren nicht campy. Der Begriff campy geht zurück auf den Essay Notes on Camp der amerikanischen Kulturkritikerin Susan Sontag aus dem Jahr 1964. Campy bezeichnet naive Kunst, die um ihre Naivität weiß oder von ihr ahnt, die verspielt ist und leidenschaftlich und dadurch eine ästhetische Aufwertung erhält. Bärchen und die Milchbubis sind campy oder können zumindest so gelesen werden. Und vielleicht haben sie die Hoffnungen, die Dietrich Dietrichsen in sie gesetzt hat, genau deshalb nicht erfüllt. Denn campy bezeichnet eben auch das Abseitige, nicht Eindeutige. Etwas, das man ohne subkulturellen Kontext nicht verstehen kann. Wir hätten bestimmt mehr werden können. Also wir hatten auch ein Angebot gekriegt, bei Siouxsie and the Banshees als Vorgruppe zu spielen. Susie Sue ist ein Urpunk aus London. Mit ihrer Band, den Banshees, ist sie in der ersten Hälfte der 80er Jahre ein populärer Live-Act. Das war dann auch so der Moment, wo wir gesagt haben, sind wir das oder sind wir was anderes? Und haben gesagt, nee, sind wir nicht. Das war einfach so professionell und wir waren nicht so. Und wir wollten auch, weiß nicht, wir wollten irgendwie nicht so sein. Und dann haben wir uns aufgelöst. Yeah. Kebab-Träume ist einer der frühen Hits der neuen deutschen Welle. Nicht in den Charts, aber in den Clubs. In bestimmten Clubs. Der Song ist von der Düsseldorfer Band Mittagspause, aus der Fehlfarben entstanden sind. Fehlfarben spielen das Lied. Bei ihnen heißt es Millie Türk. Und darf. Deren Sänger Gabriel Delgado Lopez, genannt Gabi, hat es geschrieben. Als er mit Mittagspause im Sommer 1978 beim ersten Mauerfestival in Berlin war. Das Festival fand im SO 36 statt, in Kreuzberg, Berlins ärmsten Bezirk. Schon damals ein Viertel für Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem türkischstämmige. Sie sind ab den 60er Jahren als Gastarbeiter gekommen und haben ab 1973, nach dem Anwerbestopp für weitere ausländische Arbeiter, ihre Familien nachgeholt. Im Kreuzberg des Jahres 1978 ist das neue Deutschland schon sichtbar. Das Einwanderungsland. Dass ausgerechnet Gabi Delgado diese Zeilen singt, scheint paradox. Er hat selbst einen Migrationshintergrund. Geboren in Córdoba in Andalusien, dort bis zu seinem 8. Lebensjahr aufgewachsen, dann zu seinen Eltern nach Deutschland gezogen. Spanien ist damals eine Militärdiktatur. Regiert von einer Junta mit dem Generalissimo Francisco Franco an der Spitze. Als Oppositioneller musste Gabis Vater aus Spanien fliehen. Das Paradoxe an Kebab-Träume ist auch, dass man nicht weiß, aus welcher Position Gabi Delgado singt. Als Einwandererkind, das unter den Zwängen der Mehrheitsgesellschaft leidet und sich nun über seine neue Heimat lustig macht? Oder als deutscher Durchschnittsbürger, der seine Angst vor dem Fremden, ja, vor Unterwanderung zum Ausdruck bringt? Aus heutiger Sicht klingt in dem Lied etwas Prophetisches an, dass die westdeutsche Angst der Nachkriegszeit, die Angst vor dem Ostblock und damit vor dem Atomkrieg, schleichend durch die Furcht ersetzt wird, sich fremd im eigenen Land zu fühlen. Auch die Hamburger Band Abwärts treibt diese neue Realität um. Ihr Türkenblues lässt sich als Paranoia vor einer immer enger zusammenwachsenden Welt lesen. Letztlich also vor der Globalisierung. Auch bei Abwärts spielt mit dem Bassisten Mark Chung ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Er hat chinesische und jamaikanische Wurzeln. Und bei The Wirtschaftswunder aus Limburg an der Lahn sind es gleich drei. Gitarrist Tom Dokupil ist tschechischer Herkunft. Sänger Angelo Galizio, der Sohn eines italienischen Gastarbeiters, und Keyboarder Mark Pfurtscheller ist Kanadier. Meine Eltern sind in den 50er Jahren ausgewandert nach Kanada und dann aufgrund von familiäre, private Gründe war es notwendig, dass wir zurückkehren. Ich fand es nicht schön. Also das war schon im Nachhinein, würde man sagen, traumatisierend. Also für mich war das wie aus einem Farbfilm in einen Schwarz-Weiß-Film zu gehen. Wir sind nach Deutschland gekommen 1966 im Sommer und ab da sind alle Fotos schwarz-weiß. Die Bilder in Kanada waren bunt. Angelo Galizia ist erst im Alter von 17 Jahren nach Deutschland gekommen. Er spricht nur gebrochen Deutsch und singt auch so. Übers Heimweh nach Sizilien, über die Kälte in Deutschland. Die Kälte im Winter und die Gefühlskälte der Menschen. Und über die Bilder, die sich die Mehrheitsgesellschaft von den Gastarbeitern und deren Kindern macht. Ich Es spiegelt halt wieder, dass wir aus einem anderen Land kommen und hier aufwachsen, dass da doch immer zwei Seelen in einem schlummern. Also die Liebe zur neuen Heimat und die Liebe zur alten Heimat, weil da ja auch immer noch Verbindungen hin sind. Das hat sich also schon auch in diese Texte, ist das mit eingeflossen? Oder wenn ich jetzt so einen anderen klassischen Text mit dieser Thematik sehe, Tappeto Magico auf unserem zweiten Album, beschreibt ja da schon die Festung Europa, die keinen reinlassen will. Ja, da geht es ja darum, dass man nur noch mit dem fliegenden Teppich über Deutschland fliegen kann und hier reinkommt, was ja heute die traurige Realität ist. Wir wollten einen Namen, der typisch deutsch ist und auch das beschreibt, was deutsche Geschichte ist und wo man viele Anknüpfpunkte haben könnte an Themen wie jetzt Spießigkeit oder Mode und auch so eine Brücke schlägt zu dem, wo wir herkommen. So kam es im Endeffekt zu The Wirtschaftswunder. Es gibt ja aus diese Werbespots aus den 50er Jahren oder die Heinz Erhardt Filme, Kaffee und Kuchen und die heile Familie und die schöne Welt. Trotz ihres typisch deutschen Namens sehen sich The Wirtschaftswunder als internationale Band mit internationalem Anspruch. Dafür steht das The vor ihrem Namen. Ihre erste LP erscheint noch bei Alfred Hilsbergs Label Zickzack in Hamburg. Dann unterschreiben The Wirtschaftswunder bei einer großen Plattenfirma. Sie sind im Studio, um die zweite LP aufzunehmen. Die Erwartungen sind groß. Und dann hatten wir diesen Auftritt auf dem Festival bei Aschaffenburg, was eigentlich nicht sehr weit weg von uns ist. Und auf dem Weg dahin ist unserem Tourbus ein Reifen geplatzt. Der Wagen hat sich überschlagen. Angelo hatte die schlimmste Verletzung. Der hatte eine Wirbelsäulenfraktur. War dann 3 Monate im Frankfurter Krankenhaus, bevor er überhaupt nach Limburg verlegt werden konnte. Lag da im Gipsbett, konnte sich nicht bewegen. Das war im Juni und wir waren für Bios Bahnhof. Unser Auftritt bei Bios Bahnhof war für den Juli geplant und wir sollten stellvertretend für diese neue Musik dort auftreten, was dann DAF gemacht hat. Meine Damen und Herren, es gibt eine neue deutsche Musik, die man gar nicht genau einordnen kann. Sie gehört natürlich im weitesten Sinne zu Rock und Pop, aber man kann sie nicht genau einordnen. Sie zeichnet sich zunächst einmal durch ganz erstaunliche Namen aus. Gibt es also Wirtschaftswunder, Hansaplast, Malaria, Fehlfarben, so heißen diese Gruppen. Alfred Biolek im Frühjahr 1981 in seiner Talkshow Bios Bahnhof. Die Show ist damals eine der populärsten im deutschen Fernsehen. Biolek hat den Anspruch, Trends aufzuspüren. Bei ihm aufzutreten, ebnet den Weg in die Charts. Und das Zweite ist, dass sie eine Musik spielen, die nicht mehr in erster Linie auf der amerikanischen oder englischen Pop- und Rockmusik basiert, sondern eine eigene Musik versuchen zu machen, die teilweise sogar eher Beziehungen zu Stockhausen oder so jemanden hat, als zu dieser klassischen Rockmusik. Karl-Heinz Stockhausen war einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er gilt als Pionier der elektronischen Musik und hat frühe deutsche Rock- und Popbands wie Can, Neu und Kraftwerk beeinflusst. Wir haben heute eine solche Gruppe da. Die Gruppe heißt Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Das ist etwas ironisch gemeint, haben mir die Gruppenmitglieder gesagt. Sie waren nämlich mal in der DDR und lasen überall die großen Schilder: Es lebe die deutsch-russische Freundschaft. Da haben die gedacht, die sagen es wenigstens bei uns. Wir leben ja auch in einer deutsch-amerikanischen Kultur und niemand sagt es. Und wir wollen mal sagen, es lebe die deutsch-amerikanische Freundschaft. Ich glaube, sie haben es nur gemacht, weil sie auf diese Weise kostenlose Werbung kriegen durch den Kanzler, den Außenminister und viele andere Minister. Die sagen immer in den Reden, und es lebe die deutsch-amerikanische Freundschaft. Kostenlose Promotion. Die Gruppe besteht aus zwei Mitgliedern und einer Maschine. Das sind also drei Musiker. Tatsächlich hat die Gruppe bis vor kurzem noch aus 5 Mitgliedern bestanden. Oder auch 6, wenn man wie Alfred Biolek die Maschine hinzurechnet. Dabei handelt es sich um einen Korg MS-20. Das ist ein billiger Synthesizer, ein elektronisches Keyboard. Gesteuert wird der Korg MS-20 über einen Sequencer. Ein Gerät, das einfache, sich wiederholende Abfolgen von Parametern erzeugt. Als Quartett, ohne Gabi Delgado, haben Duff im Jahr 1979 ihr erstes Album eingespielt. Es heißt, ein Produkt der deutsch-amerikanischen Freundschaft und besteht aus 22 Klangminiaturen. Wieder mit Gabi Delgado gehen Duff anschließend nach London. Ein Musikproduzent sieht großes Potenzial in ihnen. Wir hatten kein Geld. Die hatten eine Wohnung angemietet, so eine Kellerwohnung, wo wir dann mit 6, 7 Leuten da gewohnt haben, inklusive Freundinnen von Gabi und so weiter. Und es war eine ziemlich schwierige Zeit. Der Bassist Michael Kemner. Er hat die deutsch-amerikanische Freundschaft gegründet und schwört Stein und Bein, dass der Bandname von ihm ist. In der Tagesschau aufgeschnappt, den anderen vorgeschlagen, angenommen worden. Als Quintett bringen Duff ein weiteres Album heraus. Die Kleinen und die Bösen. Eine Seite im Studio aufgenommen, die andere live. Die Live-Seite deutet schon an, wohin die Reise gehen wird. Ich hatte in der Zeit einen entzündeten Weisheitszahn. Ich war nicht krankenversichert und ich hatte irgendwann so eine Backe und Schmerzen ohne Ende. Schmerzmittel haben nicht mehr gewirkt und bin mehr oder weniger fluchtartig abgehauen aus London, weil ich zum Zahnarzt wollte. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Und bin dann wirklich im Krankenhaus gelandet und unter Vollnarkose ist dieser Zahn entfernt worden. Für mich war dann irgendwie klar, ich bleibe in Düsseldorf. Beengte Wohnsituation, kein Geld zu haben, war nicht so mein Ding. Im Sommer 1981 bestehen Duff nur noch aus Sänger Gabi Delgado und dem Schlagzeuger Robert Görl. Eine ungewöhnliche Besetzung. In Bios Bahnhof stellen sie ihre aktuelle Single vor. Drück dich an mich. Der eigentliche Hit aber ist die B-Seite der Single, jedenfalls in Clubs. Aber im Jahr 1981 ist dieses Lied entschieden zu radikal fürs deutsche Fernsehen und wäre es vermutlich auch heute noch. Wir wollten zeigen, wie austauschbar Ideologien sind und alle Denkmäler vom Sockel stoßen, egal ob positive oder negative. Als ich zur Schule ging, war das Dritte Reich ein Tabuthema. Der mittlerweile verstorbene Gabi Delgado Lopez 2018 in einem Interview. Der Mussolini wurde damals im Bayerischen Rundfunk nicht verboten, weil Hitler und Mussolini darin vorkamen, sondern weil sie im selben Atemzug mit unserem Heiland Jesus Christus genannt wurden. Meine Eltern waren Antifaschisten, weshalb sie Spanien bei Nacht und Nebel verlassen mussten. Ich war natürlich Franco-Gegner, aber trotzdem wurde er zu einem übergroßen negativen Denkmal, dem ein gewisser Respekt gezollt wurde. Ich wollte diese Denkmäler zu Witzfiguren machen, damit man sie endgültig los wird. DAF sind eine Provokation. Politisch sowieso. Der Faschismusverdacht ist in Deutschland ja nie weit weg. Auch musikalisch. Ihre martialischen Elektrobeats und ihr abgehackter Gesang verlangen dem Publikum einiges ab. Nicht zuletzt optisch. Gabi Delgado Lopez und Robert Görl posieren in homoerotischen Posen. Lederoutfits, verschwitzte blanke Oberkörper, geschürzte Lippen, Schlafzimmerblick. Wobei sie das im Sinne der politischen Korrektheit unangreifbar macht. Ein geniales Spiel mit den Konventionen. Robert, du hast eine klassische Ausbildung am Konservatorium in Graz für Schlagwerk und Klavier. Und jetzt haust du immer so auf das Schlagzeug drauf. Das klingt überhaupt nicht, als hättest du irgendeine raffinierte Ausbildung. Warum machst du das? Nein, das ist selber auf im Klassischen auf Pauken haut man auch drauf. Ja, das ist richtig, klar. Ja. Aber ich meine, es ist so ein, sagen wir mal, gegenüber so raffinierten Schlagzeug. Begleitungen anderer Gruppen, ist das sehr monoton. Wir stehen mehr auf die Einfachheit. Für uns, dass die Leute tanzen, dass sie sich bewegen. Wir machen also keine Kopfmusik, sondern mehr Körpermusik. Körpermusik. Also bei unseren Konzerten so tanzen fast alle. Also als ich nach Berlin kam, da hatten die sich schon gefunden. Also es war sozusagen schon 3-4 Jahre der Energie, der Punk-Energie. Ne? So. Ein Virus hat sich quasi mit dem anderen zusammengetan und dann wurden es immer mehr so und es wurde immer größer. Die Künstlerin Mita Schamal. Anfang der 80er Jahre ist die Schlagzeugerin der Band Namenlos. Ich bin da eben 82 rein und mit der Suppe zusammengekommen, weil ich da auf dem Bahnhof stand und eigentlich auf der Suche nach, ich war 16, auf der Suche nach mir und nach Leben und nach Wahrheit eigentlich, ja. Wo ist die Wahrheit, verdammt nochmal. Und dann kamen da so ein paar Flippies an, also so einfach 8, 9, 10 Punks. Und ich stand da und hab irgendwie nur, wow, was ist das denn Geiles? Und es passierte Folgendes, dass der Chef quasi aus der Bande gefragt hat, na Schnecke, willst du mitkommen oder irgendwas in der Art? Der Berliner Bahnhof, von dem Mita Schamal spricht, ist der Ostbahnhof. Anfang der 80er Jahre ist er der Hauptbahnhof von Ost-Berlin. Wir hatten verschiedene Treffpunkte. Einerseits am Alexanderplatz um die Tute herum, so eine Bar. Da wurde auch Alkohol ausgeschenkt und die hieß Tute, weil die da oben drüber hing so eine Tröte. Ja, die war nicht groß, also es war so ein runde Ding da, so halbrunde Bar und man konnte da so rinnen und wieder raus. Und dann hatten wir Treffpunkte dann ein bisschen später, aber erst in den kirchlichen Räumen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. So von wegen, die armen Schafe, die dürfen in der Kirche doch dann sein und sich auch austoben. Also da hatten wir auch dann teilweise Konzerte und so machen dürfen. Nach Ost-Berlin kommt Punk um das Jahr 1979. Ausgelöst durch Platten aus England, die ihren Weg über die Mauer gefunden haben. Aber auch von westdeutschen Bands. Du bist doch gut, der Kinderkrieger. Du bist doch gut, der Tüterschnapper. Du bist doch gut, der Hansaplatz passiert, war phänomenal. Also das war richtig geil. Ich mochte sowieso die Frauenbands sehr. Ich bin mehr auf die Frauenbands abgegangen, wirklich, als jetzt zum Beispiel Sex Pistols haben mich persönlich nicht so angemacht. Aber so Hansaplast kann ich auch auswendig. Aber wir konnten sowieso alles auswendig, weil wir haben das irgendwo herbekommen und jeder hat jedem dann die Aufnahme und bla bla. Und wir sind da immer singend durch die Straßen. So. Auch gerade wenn dann Wessis kamen, um anzugeben, weiß ich noch genau, hat eben so ein Typ, der hat dann ständig von abwärts oder von dem ständig diese Lied gesungen. Aber eigentlich, um dem zu zeigen, wir wissen genauso viel wie ihr, beziehungsweise sogar noch mehr. Die Punks in Ost-Berlin und später in Städten wie Halle, Leipzig, Dresden und Erfurt unterscheiden sich nicht groß von ihren westdeutschen Zeitgenossen. Es sind Künstler und solche, die es werden wollen, auch Lebenskünstler. Und generell Leute, die dem Muff der 70er Jahre entfliehen wollen, die etwas anderes von ihrem Leben erwarten, als in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Doch während die westdeutsche Öffentlichkeit den Punks und den New Wavern nur naserümpfend begegnet, geht es in der DDR ans Eingemachte. Die nicht zugeschlagen haben, weil sie vielleicht genauso alt waren oder so, die haben immer geschimpft, immer faschistoid geschimpft. Also euch sollte man vergasen, ihr gehört ins KZ, euch haben sie vergessen, 33. Und wenn wir durch die Straßen gelaufen sind und ganz normal uns treffen wollt, dann irgendein verfickter, kleiner Pups, Polizei, Abschnittsbevollmächtigter, fragte dann nach dem Ausweis, na das ist doch gefundenes Fressen, weil das Passbild ist ja nun gar nicht entsprechend deinem Äußeren. Mitkommen. Personalienüberprüfung, immer. Es gab ja diesen Paragraphen, dass du bis zu 24 Stunden festgehalten werden durftest. So. Jetzt hattest du manchmal Glück, dann bist du nach 6 Stunden rausgekommen, mal auch nur 4 und dann mal 8 und mal nach 24 Stunden. Und dann kannst du Pech haben, und dass der dann an der Ecke stand und dich wieder einkassiert hat. Nochmal 24. Also die haben alles sich einfallen lassen, was sie nur konnten. Auch die neue ostdeutsche Welle ähnelt der in der Bundesrepublik. Die ersten Bands spielen schnörkellosen Punk, aber schon bald wird die Musik experimenteller. Geh über die Grenze von der Dresdner Band Zwitschermaschine, benannt nach einem Bild des Malers Paul Klee, ist eine unverhohlene Aufforderung zur Republikflucht. In der DDR ein Straftatbestand mit einer Haftandrohung von bis zu 3 Jahren. Andere Songs jener Jahre heißen DDR-Terrorstaat oder 16 Jahre Exil. Es sind größtenteils Songs, die nie die Probenräume verlassen, nicht verlassen können. Denn um öffentlich aufzutreten, braucht ein Musiker in der DDR eine Spielerlaubnis, im Volksmund Pappe genannt. Sie wird von den Kulturabteilungen der Kreise oder Bezirke vergeben, muss alle 2 Jahre erneuert werden und stuft die Musiker in Leistungsklassen ein, nach denen sich die Vergütung richtet. Nur für kirchliche Veranstaltungen gelten Ausnahmen. Auch namenlos. Die Band, in der Mita Schamal trommelt, hat ein solches Lied im Programm. Nazis wieder in Ost-Berlin. Das Lied ist eine dreifache Provokation. Das Wort Ost-Berlin gibt es im Sprachgebrauch der DDR nicht. Nur Berlin, Hauptstadt der DDR. Nazis erst recht nicht. Die DDR begreift sich als das gute Deutschland, das aus dem Widerstand hervorgegangen ist. Und drittens schlägt die Textzeile »Rote Parolen, Sowjetmacht haben Deutschland kaputt gemacht« den Bogen vom Dritten Reich zum real existierenden Sozialismus sowjetischer Prägung. Vermutlich wäre das nicht weiter aufgefallen. Aber dann spielen namenlos 3 Konzerte im Rahmen sogenannter Bluesmessen, unter anderem in der Erlöserkirche in Ost-Berlin. Ich hatte mit Jana eine Wohnung besetzt und wir hatten eine Nacht durchgemacht. Ich lag in einem Zelt und sie auf ihrer Matratze und es klopfte. Und eigentlich war die Tür immer offen. Also wer wusste, der ging einfach rein und der Hund bellte und so. Und dann Jana brüllt irgendwie, ist offen, kommt rein und so. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, jetzt geht's wahrscheinlich los. So. Weil uns war schon klar, dass wir damit sehr, sehr, sehr anecken. Und dass es sehr wahrscheinlich im Knast enden wird. Und wir wollten uns an dem Tag treffen, um die ganzen Texte und alles Material, was gefährlich werden könnte, zu vernichten. Im Bunker sitzen die Letzten, denn über dem Bunker ist der Nuclear Sky. Und im Bunker sitzen die Spieler, sie spielen mit Karten und Kugeln dabei. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. Ich bin schon 16 Jahre im Exil. 16 Jahre sind schon viel zu viel. Es war dann eben so, dass wir nach diesem Verhör, Stress von 24 Stunden unsere Einweisung unterschrieben haben in den Knast. Und Jana haben sie richtig gefoltert bei dem, also sie foltert, meine ich, psychisch. Die hat dann schlafen wollen, ne? Dann haben sie, ja, natürlich so, und dann haben sie in ein Zimmer eingesperrt und haben dann Dauerschleife, diese von diesem Vollidioten, Panka Maria. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Da wirst du schon mal wahnsinnig. Ich werde durchgedreht. Und dann wurde da jeder in sein Zeltchen gebracht. Ich dann eben in meine erstmal Einzelzelle und hatte dann erstmal, boah, endlich so auch so einen Entspannungseffekt. So von wegen, oh, jetzt kann ich erstmal ausruhen. Ja, und dann habe ich angefangen mit Dissoziieren. Und das kann ich sehr, sehr gut. Das habe ich gelernt in meiner Kindheit. Und habe quasi 7 Wochen, war gar nicht präsent. Ich habe einfach nur immer Faxen gemacht. Es gibt ja viele Dinge, die wir tun, um uns abzulenken, um nicht zu fühlen, was eigentlich gerade los ist. Was Mita Schamal zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß? Der Befehl, die Punk-Szene zu zerschlagen, kommt von ganz oben. Von Erich Mielke, dem Leiter der Staatssicherheit. Ich kann Angst nicht wahrgenommen haben, wenn ich dissoziiert habe, ne? Das ist ein Gefühl und ein heftiges. Aber es gab so 2 körperliche Misshandlungen und da hatte ich Angst. Nicht so schlimm, aber schon doch. Der ist dann aufgestanden, zu mir gekommen, weil ich habe immer verweigert die Aussage und hat mit einem Fuß gegen meine Stuhlbeine getreten, mich an den Haaren genommen und so ein bisschen gezogen und gesagt, wir können auch anders. Das wusste ich auch vorher schon, dass die alles machen können. Mit Rock und Pop hat sich die DDR schon immer schwer getan. Im Oktober 1965 verbietet sie sämtliche Beatbands. Walter Ulbricht, der Leiter des Staatsrats, begründet: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Beim Beat ging es nur um Musik. Doch beim Punk und bei der neuen deutschen Welle steht mehr auf dem Spiel. Diese Jugendlichen fallen äußerlich komplett aus dem Rahmen. Sie lehnen jegliche Obrigkeit ab. Sie leben ihr Freiheitsgefühl und ihre Verachtung für den sozialistischen Arbeitsalltag offen aus. Die Stasi wirbt Informanten aus der Szene an. Punks erhalten Gaststättenverbot, Musiker werden zum Arbeiten in andere Städte versetzt oder zum Militär eingezogen. Annahmenlos statuiert die Staatsgewalt ein Exempel. Die Mitglieder der Band werden wegen Staatsverleumdung angeklagt. Paragraph 220 des Strafgesetzbuches der DDR. Ein Gummiparagraph. Wer in der Öffentlichkeit erstens die staatliche Ordnung oder staatliche Organe, Einrichtungen oder gesellschaftliche Organisationen oder deren Tätigkeit oder Maßnahmen, zweitens einen Bürger wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit, wegen seiner Zugehörigkeit zu einem staatlichen oder gesellschaftlichen Organ oder einer gesellschaftlichen Organisation verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft. Die Strafen sind drakonisch. Bassist Frank Masch wird zu 12 Monaten Gefängnis verurteilt, Sängerin Jana Schlosser und Gitarrist Michael Horschig sogar zu 18. Ich war minderjährig und es wurde ein psychologisches Gutachten erstellt. Meine Mutter meint, sie hätte da ein bisschen insistiert, weil in meiner Familie gibt es psychische Auffälligkeiten. Da war ich das erste Mal in der Klapse, echt krass, auch da durch diese Gänge zu laufen. Der hat geschrieben, dass ich einen geistigen Standpunkt einer 14-Jährigen habe und somit nicht straffähig bin. Hat mich rausgeholt. Und für mich war das dann ganz, ganz schwer auszuhalten, weil ich mit Jana sehr eng befreundet war. Das war eigentlich sozusagen meine Schwester, ganz wichtiger Halt auch so. Und mit ihnen war das alles aufgelöst. Gerade auch dadurch, dass ich entlassen wurde. Das war also ein sehr guter Schachzug, um mich zu zerstören auch. Da fing dann an, diese ganze Bipolarität, dann die ganze Zeit durch mein Leben durch. Punkhof ist eine Koketterie mit den Silben, ja, also mit der Silbe Punk, obwohl wir nie eine Punkband waren. Jürgen Ehle, Sänger und Gitarrist bei der Band Punkhof. Andererseits war es ein geläufiges Wort, was jeder kannte, zumindest im Osten, im Westen teilweise auch, weil Punkhof in den 50er Jahren auch Regierungssitz der DDR war. Und ja, es war so ein bisschen als Provokation auch gedacht, so beides drin zu haben. Und dann ist es auch irgendwie ein Synonym für Berlin, für Großstadt, was ja auch zu uns total passte. Punkhof sind aus der Begleitband von Veronika Fischer hervorgegangen, einem der größten DDR-Stars der späten 70er Jahre. Gestandene Musiker mit einem Plattenvertrag bei Amiga, dem Staatslabel der DDR. Und mit Pappe, also mit Spielerlaubnis. Voraussetzung dafür ist eine musikalische Ausbildung. Jürgen Ehle etwa ist gelernter Kapellenleiter. Anfang der 80er Jahre sind Punkhof Kult in der DDR. Dank Paule Panke, einem Rocktheater über den Alltag eines Lehrlings. Das ist halt so ein bisschen deutscher Michel, der aber so mit jüdischem Humor so durch den DDR-Alltag stolpert und eigentlich viel am Meckern ist. So, und noch nicht so richtig weiß, was aus ihm werden soll. Er ist halt Schlosserlehrling, ja. Er kennt in Situationen immer auch die Komik, die da drin steckt. Aber halt auch das, was DDR so ausgemacht hat, dieses Dröge und Triste und manchmal Hartköpfige und so weiter. Es gab ja dieses Bild von dem DDR-Bürger, wie er, so ein Idealbild, was man dann eigentlich auch gerne auf der Bühne gesehen hätte, der sozialistische Mensch. Und das war nun der Paule Panke nicht wirklich. Wenn ich in die Lasche komme, knallt der Lärm an meine Oma. Und ich feile wie eine Eule auf einer dicken Eisenbeule. Gute Woche lacht er um, das macht mich ganz heiß und zu froh. Doch das Leben, das ist englisch. Das macht mich verrückt, elektrisch. Es schlägt uns schon mal theotisch. Musikalisch ist Paule Panke nicht wirklich neue deutsche Welle. Auch die Umsetzung auf der Bühne nicht. Sie erinnert in ihrer Theatralik eher an die frühen Genesis. Mit über 200 Aufführungen aber ist das Stück ein großer Erfolg. Die Story atmet den Geist der Zeit. 6-7 Jahre vor dem Fall der Mauer und damit dem Ende der DDR deuten sich kulturelle Veränderungen an. Eine zweite Generation von Punk und neuer deutscher Welle wächst heran, stillschweigend geduldet von den Autoritäten. Und im Titelsong des Dokumentarfilms »Einmal in der Woche schreien« singen Punkhof? »Immer um Erlaubnis fragen, gibt's denn gar nichts mehr zu wagen? Wer will an der Leine gehen? Ich will selber denken, selber sehen.« Paule Panke aber erscheint erst im Jahr 1989 als Live-LP. Da ist die DDR fast schon Geschichte. Es ist wirklich kurios und es ist auch so typisch DDR, weil im Rundfunk ist es aber gesendet worden. Ja. Auf Platte durfte es nicht erscheinen. Also es ist so, und wir haben es Land auf Land ab aufgeführt vor Publikum. Also und trotzdem keine Platte. Also es ist auch nicht bis ins Letzte erklärbar. Rückblende in den Herbst 1979. Oder war es das Frühjahr 1980? Eine Schulaula im Ruhrgebiet. In Wattenscheid, einem Bochumer Vorort. Oder doch irgendwo in Dortmund? Erinnerungen verschwimmen. Ein, zwei Dutzend Zuschauer verlieren sich in der Aula. Die Band auf der Bühne ist nichts Besonderes. Drei Jungs, ein Mädchen. Die Jungs in T-Shirts mit schwarz-weißen Quer. Das Mädchen in Leggings mit Längsstreifen. Der Name der Band? The Stripes. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Auch musikalisch nichts Besonderes. Die Stripes klingen wie eine Kopie der amerikanischen Band Blondie, inklusive der typischen Kiekser, die deren Frontfrau Debbie Harry immer wieder einstreut. Und sie singen auf Englisch. In dieser Zeit will das niemand hören, jedenfalls nicht von einer deutschen Band. Aber die Sängerin der Stripes ist eine Schau. Sie flirtet mit den wenigen Zuschauern, animiert auch die Coolen, die immer hinten stehen, nach vorn zur Bühne zu kommen, und bringt alle zum Tanzen. Ein denkwürdiges Konzert einer unbekannten Band. Die Sängerin heißt Gabriele Kerner, genannt Nena. Drei Jahre später steht sie in einer Disco in Hannover auf der Bühne. Annette Simons, die Sängerin von Bärchen und die Milchbubis, erinnert sich. Ich glaube, es war ein Test, bevor sie richtig auf große Tour geht, haben die in so eine kleine Clubtour durch Provinzstädte wie Hannover gemacht. Und da habe ich sie gesehen und war schon sehr beeindruckt von ihrer Präsenz und auch von ihrer Sicherheit. Also das finde ich schon irre, wie wahnsinnig sicher die sich über die Bühne bewegt hat. Die hat überhaupt nicht den Eindruck gemacht, als ob das in irgendeiner Form für sie anstrengend ist, sondern als ob die einfach nur Spaß hat auf der Bühne. Und da habe ich sie wirklich sehr beneidet um diese Präsenz. Jahren, da war noch unglaublich viel möglich. Rolf Brendel, Schlagzeuger in Nenas Band und damals ihr Lebensgefährte in einem Interview. Dieser Platz, deutsche Popsängerin mit deutschen Texten, gut aussehend und mit einer völlig frischen, neuartigen Musik, war überhaupt noch nicht besetzt. Und das kam uns natürlich wahnsinnig zugute. Nena ist mehr so die das ist ja nicht mal diese kurzlebige zweite kommerzielle Neue Deutsche Welle, sondern Nena ist ja wirklich eher tatsächlich Udo Lindenberg. Der Pop-Theoretiker Dietrich Diederichsen, Chefredakteur von Sounds, das den Begriff Neue Deutsche Welle geprägt hat. Das ist ja eher so langfristig Rockröhre fürs große Publikum, auch so mit Markenkern richtig, der auch so sehr stabil ist. Also wo auch irgendwie die Jahrzehnte können vergehen und da muss auch nichts neu erfunden werden. Da muss auch, das ist... hat so gar nichts zu tun mit dem ganzen Thema. Ne? Also zufälligerweise konnte man das vielleicht mal so 10 historische Nanosekunden miteinander verwechseln oder für eine Verbindung herstellen, aber dann war das doch was ganz anderes. Ne? Trotzdem ist Nena im Jahr 1982 das Gesicht der Neuen Deutschen Welle. Das weibliche Gesicht. Das männliche ist Markus. Mein Gemeinsam stehen Nena und Markus im Film »Gib Gas, ich will Spaß« vor der Kamera. Das neue deutsche Traumpaar. Wie 10 Jahre zuvor Uschi Glas und Roy Black. Und noch eine Dekade früher Gitte Henning und Rex Gildo. Das Kontinuum des deutschen Schlagers ist wiederhergestellt. Das ist einerseits folgerichtig. Eine gewisse Nähe zum Schlager hatten viele frühe Bands der neuen deutschen Welle. Abwärts aus Hamburg etwa haben Rudi Schurikes Capri-Fischer gecovert, ZK aus Düsseldorf Freddy Quinns Heimat. Andererseits aber auch nicht, denn diese Annäherung an den Schlager war ironisch gebrochen. Es ist eine andere neue deutsche Welle, die Nena und Markus repräsentieren, dominiert von den großen Plattenfirmen, die sich ihre Stars für den Augenblick basteln. Hubert K., UKW, Fräulein Menke. Ältere Musiker, die jahrelang dem Erfolg hinterhergelaufen sind, springen auf den Zug auf. Die Spider-Murphy-Gang, Spliff, Joachim Witt. Damals gab es so unglaublich viele NDW-Scheiben auf dem Markt, dass die Leute langsam auch überdrüssig waren. Solche Nonsens-Texte von Markus, wobei Markus ja immerhin eine schöne Melodie noch hatte. Der Buchautor und Journalist Hollow Sky. In den späten 70er und frühen 80er Jahren betreibt er in Hannover die unabhängige Plattenfirma No Fun. Es war ja eine Zeit lang auch sehr lustig, solche Coverversionen zu machen. Oder Andreas Dohr, Fred vom Jupiter, das war ein wirklich netter, niedlicher, kleiner Song. Oder Bärchen und die Milchbubis, die wir auf dem Label hatten. Das war ein spielerischer Umgang mit Schlager. Es gab aber ganz viele, die das total ernst genommen haben. So Figuren wie Hubert K., das war ja nichts anderes als Schlager bloß ein bisschen fetziger gespielt, vielleicht ein bisschen schneller. Da wurde wahllos veröffentlicht, was bei irgendeiner Plattenfirma irgendwo noch rumlag. Jeder, der da halbwegs eine Gitarre in der Hand halten konnte, versuchte einen auf Schlager und tanzbare Musik zu machen, ohne dieses Jugendgefühl verstanden zu haben. Hagen ist keine Schönheit. Eine Arbeiterstadt mit 160.000 Einwohnern, gelegen an Lenne und Volme, zwei Nebenflüssen der Ruhr. Nicht mehr Ruhrgebiet und noch nicht Bergisches Land. Geprägt von der Stahlindustrie. Und nun ja? In den späten 70er und frühen 80er Jahren ist Hagen eine Hochburg der deutschen Pop- und Rockmusik. Annette und Inga Humpe, die mit dem neuen Deutsche Welle-Hit Blaue Augen kommen aus Hagen. Nena auch. Annette Humpe ist ja schon 1972 nach Berlin abgewandert. Inga Humpe gehörte eigentlich zum Stadtbild, weil die gerne im Volkspark saß und mit ihrer Gitarre da auf der Wiese saß und gesungen hat. Die Artdirektorin Heike Warnbeck, eine Zeitzeugin. Sie ist die Witwe von Wolfgang Jäger, genannt Hunter, der erst bei den Deutschrockern Grobschnitt Bass gespielt hat, dann bei Nenas erster Band den Stripes und schließlich bei Extrabreit. Über jene Jahre hat Heike Warnbeck zahlreiche Ausstellungen kuratiert. Ja, wie habe ich Nena erlebt? Also wir haben einige Zeit miteinander verbracht oder auch zusammen gekocht oder solche Sachen. Es gab mal einen Wettbewerb zwischen Nenas Freund Rolf Brendel und Hunter, wer jetzt die besten Frikadellen kann. Ja, solche Sachen haben wir damals gemacht. Wir haben auf dem Bauernhof in Sprockhövel gewohnt. Da hatte Grobschnitt die Scheune als Studio umgebaut. Da traf man sich und Nena hatte zeitweise sogar ihren Proberaum bei uns auf dem Dachboden. Ja, das war sehr eng zusammen. Rolf fuhr Taxi, Panther und ich, wir fuhren auch Taxi. Ja, da guckte man eben, dass man irgendwie klar kam finanziell. Die Szene trifft sich im Stadtteil Weringhausen. Nach dem Ende der Stahlindustrie wird dort Wohnraum frei. Studenten und Künstler ziehen ein. In den großen Wohnungen entstehen WGs. Man geht auf Demos. Gegen Atomkraft, gegen den NATO-Doppelbeschluss, für Frauenrechte. Die Kneipen um den Willingsplatz waren von Musikern umlagert. Zum Beispiel die Sumpfblüte, wo man sich traf. Dahinter waren die Räumlichkeiten des Extrabreit-Büros. Und man musste immer durch die Kneipe laufen, um ins Büro zu kommen. Das war damals eine sehr aktive Szene, die eben auch vor den Tresen Bands sich wechselten und kennenlernten. Da traf vor den Tresen alles zusammen. Extra breit bündelt die damalige Stimmung in einem Lied. Den Aufbruch in der Provinz. Und das, was sie als Ignoranz der Metropolen empfinden. Breit sind die Parias der neuen deutschen Welle, der ursprünglichen. Zu vorlaut, zu provinziell, nicht intellektuell genug. Mit einem Humor, der großspurig ist, oft derb. Ihre erste LP nennen sie ihre größten Erfolge. Die zweite, welch ein Land, was für Männer. Und in einem Lied reimen sie, Annemarie, du bist so blond wie Bier, Annemarie, bitte fick mit mir. Andererseits macht sie diese Schmerzfreiheit zu einer der erfolgreichsten Bands der zweiten neuen deutschen Welle, der kommerziellen, die von den großen Plattenfirmen aus dem Boden gestampft wurde. In dieser neuen deutschen Welle spielen Extra Breit die Rolle der bösen Buben. Diese neue deutsche Welle richtet sich nicht an junge Erwachsene, sondern an die Kids. Und für die haben Extra Breit eine Hymne. Hurra, die Schule brennt. Das haben wir damals so dermaßen abgelehnt, weil es unglaublich platt daherkam. Also so, weil es einfach nicht lustig war, weil keine Sophistication. Also es war einfach zu naheliegend, populistischer Quatsch irgendwie. Dass das Ganze mal erfolgreich sein würde und dass es so erfolgreich sein würde, das war gar nicht absehbar. Dass sich plötzlich die Bravo, der Stern, Pop-Rocky, all diese Medien bei uns die Klinke in die Hand drückten. Die Bravo machte dann eine Home-Story bei uns zu Hause in Sprockhövel. Eigentlich war es eine Schiene, wo Extra Breit draufgekommen ist, wo die eigentlich sich gar nicht so wohl gefühlt haben. Extra Breit hat ja beispielsweise einen Auftritt bei der ZDF-Hitparade abgelehnt. Die Hitparade im ZDF ist damals eine Institution des deutschen Schlagers. Das Publikum vom TV und im Studio ist betagt. Moderator Dieter Thomas Heck verweigert sich anfangs der Neuen Deutschen Welle, muss dann aber klein beigeben. Nena und ihre Band spielen in der Hitparade ideal nicht. Die Band von Annette Humpe löst sich über die Kontroverse auf, ob ein Auftritt bei Dieter Thomas Heck jenseits der Demarkationslinie ist oder nicht. 1982 hat Extrawald die LP Rückkehr der Fantastischen Fünf aufgenommen und dazu eine große Tournee geplant mit zwei riesen Leinwänden hinter der Bühne. Der Tagesschausprecher Feigl hat jedes Konzert über Video angesagt. Das war alles sehr groß dimensioniert. Da merkte man schon, dass die Welle eigentlich schon abebbte. Die Hallen waren nicht mehr ausverkauft und irgendwie hatte man sich da schon die Neue Deutsche Welle, hatte sich da schon überlebt. Es war ein totaler Overkill. Es wurde immer schwieriger, Platten an Plattengeschäfte zu verkaufen. Die wurden überschwemmt von der Industrie mit völlig belanglosen Produkten, sodass sie dann generell keine Lust mehr hatten auf deutsche Platten. Da lief dann gar nichts mehr. Ganz viele Labels haben Pleite gemacht, Vertriebe haben Pleite gemacht. Wir sind da noch mit einem blauen Auge weggekommen, hatten immer noch Hansaplast und die dritte LP sollte es denn bringen, aber ja, dumm gelaufen, gerade auf der Comeback-Tournee von ihnen ist dann die Sängerin schwanger geworden und damit war es vorbei. Nicht nur Hansaplast und Bärchen und die Milchbubis lösen sich auf, auch andere Bands der frühen Neuen Deutschen Welle. Duff und Malaria fallen auseinander. Abwärts geben im Jahr 1983 in Rom ihr Abschiedskonzert, Östro 430 ein Jahr später in der Freizeitstätte Garath in Düsseldorf. Fehlfarben bringen nach dem Ausstieg von Sänger Peter Hein noch zwei Alben heraus, die sich ordentlich verkaufen. Aber dann ist die Luft raus. Auch für The Wirtschaftswunder kommt zu dieser Zeit das aus. Eine sehr aufregende Zeit, die wirklich so was explosionsartig so auf uns reinstürzt. Also wir waren halt sehr, sehr jung. Und wären wir mal 5 Jahre älter gewesen, dann hätten wir vielleicht mit bisschen mehr Überblick irgendwie das gemacht, was wir gemacht haben. Aber so war es natürlich sehr impulsiv und aus der Jugend raus. Und dieses von 0 auf 100, da hat uns vielleicht ein bisschen so eine, wie soll man sagen, eine Anleitung gefehlt, wie man damit umgeht. Mark Pfurtscheller, damals Keyboarder bei The Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunder haben alles für die große Karriere. Schmissige, tanzbare Songs, mit Sänger Angelo Galizia eine echte Rampensau auf der Bühne und einen Vertrag bei einer großen Plattenfirma. Dummerweise aber auch bei einer anderen. Als das geklärt ist, mit einem 6-stelligen Betrag, den die eine Plattenfirma der anderen zahlt, ist die Neue Deutsche Welle längst abgeebbt. Bitterkeit auf keinen Fall. Mit der Klugheit von heute hätten wir den Rückzug in den Untergrund antreten müssen. Das ist das Einzige, was ich vielleicht so ein bisschen im Nachhinein kritisch bewerte. Auf der anderen Seite irgendwie waren wir da auch in der Zwickmühle, weil wir hatten ja diese Verträge mit den Major-Firmen, die dann gesagt haben, ja, jetzt schreib doch mal einen Hit. Und dann sitzt du da und die Zeit geht rum. Und also das ist dann eher frustrierend, um diese Verträge zu erfüllen, ja. Und tatsächlich brauchten wir dann auch das Geld, weil von unserem ersten großen Vertrag haben wir uns unser Tonstudio eingerichtet. Das musste bezahlt werden. Das war halt ein bisschen naiv. Wir wussten nicht, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Nach dem Ende der Neuen Deutschen Welle machen andere Karriere. Langfristig Karriere. Bierselige Funpunk-Bands wie die Ärzte und die Toten Hosen. Und vor allem Deutschrocker wie Bab, Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen. Das ist tatsächlich das Niederschmetterndste, dass sozusagen all das, wo, also das ist so eine, für mich eine stehende Redeweise. Ich höre irgendetwas und sage zu meinen Mitmenschen, ja, dagegen ist Punk erfunden worden. Und viele der Dinge, gegen die Punk erfunden wurde und die sich zu meinem Leidwesen am Leben halten haben, wie zum Beispiel Udo Lindenberg oder der ganze Locker-Jugendzentrum, ZDF, ein jugendlicher Anbieter, Ton, der ist einfach nicht verschwunden. Den gibt es bis heute. Wir sitzen da mittlerweile 85-jährig und reden immer noch so. Da hat man eine Zeit lang geglaubt, das ist weg, das macht jetzt keiner mehr, das traut sich keiner mehr, aber da braucht es nur 2-3 Jahre historisches Gedächtnis und schon ist alles wieder da. Ne? Also, weil eben natürlich auch die Gravität deutscher Unterhaltungskultur ist eben halt ein sehr, sehr schwerer Tanker und da passiert nicht viel und die Leute, die was ändern könnten, driften dann auch alle ab in irgendeine künstlerische Welt. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Was geblieben ist, damals ist überhaupt eine Infrastruktur entstanden. Es gab zum ersten Mal kleine Labels und nicht nur große Plattenfirmen. Das ganze Musikgeschäft hat sich total verändert. Und man sieht das ja heute auch. Also die großen Firmen sind ja mehr oder minder nur noch Vertriebe. Die Musik selbst wird in kleineren Firmen gemacht und aufgenommen. Die großen Plattenfirmen sorgen nur noch für die Verbreitung. Es war so eine Verbindung. Also der Punk war schon ein einschneidendes Element, sowohl ästhetisch als auch eben vom Ganzen, was man heute Do-it-yourself nennen würde. Und das war eben doch sehr weit verbreitet. So eine jugendliche Überheblichkeit vielleicht auch oder Arroganz, die man eben auch braucht, davon auszugehen, das können wir alles und wir können es auch besser. Mark Chung, damals Bassist bei Abwärts und den einstürzenden Neubauten. Heute verlegt Chung die Rechte von hunderten deutscher und internationaler Künstler und Künstlerinnen. So bin ich auch ins Verlagswesen gekommen eigentlich. Wir haben uns damals das Verlagsgeschäft angeguckt, was damals auch wirklich noch altertümlicher, umständlicher und betrügerisch ist vielleicht ein bisschen zu wertend, aber da waren schon eine Menge Leute, die verdient haben, ohne irgendwas beizutragen. Und gesagt, ja, das ist ja totaler Quatsch, das machen wir selbst besser. Es hat sicher einen Unterschied gemacht, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Es gibt seitdem Independence. Independence ist ein eigenartiger Begriff, konzernunabhängig, die es, glaube ich, sonst nicht gegeben hätte. Es gibt eine auch ökonomisch organisierte Subkultur von Musik, die, und ich würde das gar nicht so runterspielen, weil das ist tatsächlich ein Gegenpol zu multinationalen Konzernen, die das Musikgeschäft bis dahin komplett dominiert haben. Und wir sind ja auch zäh. Also wir sind nach wie vor weltweit eher wachsend zwischen 20, 30, je nachdem, wie man es rechnet, auf 40% des Musikmarkts wird von sogenannten, nicht von Konzernen betrieben. Heute gibt es viele Bands der frühen Neuen Deutschen Welle wieder. Fehlfarben, Bärchen und die Milchbubis, Östro 430. Oder immer noch. Der Plan, einstürzende Neubauten, DINA Testbild. Als mehr oder weniger lose Projekte. Sie treten ab und an auf, bringen ab und an Platten raus. Andere hat es bis vor kurzem gegeben. Abwärts bis zum Tod von Sänger Frank Ziegert. Duff haben sich zu Lebzeiten von Gabi Delgado Lopez zerstritten, haben zeitweise, wie man hört, nur über Anwälte miteinander geredet und doch immer wieder zusammengefunden. Auch Annette Benjamin ist wieder da. Als Sängerin einer Band, die aus Postpunk- und Elektropop-Musikern aus verschiedenen Generationen besteht. Die Band ist nach ihr benannt. Die Benjamins. Ich hänge fest im Kommen und Gehen. Mein Ende ist nicht abzusehen. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Und es nervt, dass wir uns nicht wiedersehen. Wir geben uns die Klinke in die Hand. Wir sind nie gleichzeitig bei Verstand. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Und es nervt, dass wir uns nicht wiedersehen. Es nervt, dass wir uns nicht wiedersehen. Was ist geblieben? Also bei mir kann ich sagen, die Energie ist auf jeden Fall geblieben. Die Lust am Wort, am gesprochenen Wort, am geschriebenen Wort. Die Lust an der Musik und auf Menschen zuzugehen. Die Lust daran, andere Menschen kennenzulernen. Und dann sehe ich eben, dass sich alles auch zum Guten weiterentwickelt hat. Nicht nur zum Schlechten. Zum Beispiel, dass Frauen viel mehr Chancen haben in der Gesellschaft, sich durchzusetzen. Und dass wir das unbedingt bewahren müssen, unsere Demokratie. Das müssen wir uns unbedingt bewahren. Hollow Sky hat mit anderen ein Buch herausgegeben. Es heißt, wie der Punk nach Hannover kam. Und enthält neben vielen Bildern ein Dutzend Texte der Protagonisten von damals. Die Geschichten sind mal lustig, mal ernst und gerne so ausufernd und voller Bezüge, dass sie nur für Insider lesbar sind. Aber so war die Zeit. Und so oder so ähnlich sind die Geschichten auch woanders passiert. In Berlin, Düsseldorf, Hamburg und in vielen anderen Städten. Da hieß es am Anfang auch, wie der Punk nach Hannover kam, das ist doch nur ein Regionaltitel, das interessiert doch keinen. Wir haben in kürzester Zeit 3000 Stück davon verkauft. Wir haben eine Release-Party in Hannover veranstaltet, da kamen 600 Leute. Man sieht kein Revival, das kann man nicht sagen, aber es gibt immer noch genug Leute, die sich die Gruppen gerne angucken, weil sie die damals verpasst haben, weil sie die in ihrer Jugend gesehen haben. Und da ist es dann auch völlig egal, wenn die Musiker schon 60 Jahre alt sind. Jung, laut, dilettantisch. Eine lange Nacht über die neue deutsche Welle von Tom Noga. Es sprachen Daniel Wiemer als Erzähler, sowie Lisa Biel und Thomas Krause. Ton und Technik Gunther Rose und Raffaela Greff. Regie der Autor. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Geschwister Grimm, die nicht nur zwei waren, nicht nur Jakob und Wilhelm, die beiden Märchensammler und Wörterbuchautoren, sondern insgesamt sechs und die durch den frühen Tod der Eltern wie ein kleines Geschwisterkollektiv miteinander auskommen mussten.